Wer die Imkerei lernt, wird nach einer halben Stunde schon das Wort Varroa kennen. Das ist die kleine Milbe, die den Bienen im Nacken sitzt und den Bienenvölkern und dem Imker das Leben schwer macht. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu dieser 27. Ausgabe der Bienengespräche. Ich bin zu Gast bei Wolfgang Wimmer. Er hat den Varroa-Controller entwickelt und auch ein Konzept dahinter entwickelt, wie man dieses Gerät, nämlich das nicht mit Chemie, sondern Wärmebehandlung funktioniert, einsetzt. Ein kurzer Disclaimer, ich habe von ihm kein Geld bekommen. Er hat mir den Varroa-Controller, den ich selbst vor 2 Jahren gekauft habe, nicht billiger gegeben, weil ich ihn auch nicht darum gefragt habe. Ihr hört also Informationen, die frei von irgendwelchen Verpflichtungen sind. Das war mir wichtig zu sagen. Aber ich wollte immer schon mit Wolfgang Wimmer sprechen, was er sich eigentlich gedacht hat, dieses Konzept, diese Wärmebehandlungskiste-Maschine zu entwickeln. Das wollte ich auch zuallererst von ihm erfahren. Im ersten Teil dieser Bienengespräche sitzen wir bei ihm auf der Veranda seines Bienenhauses. Im zweiten Teil dann der Korrespondentenbericht kommt von Martin Asche, ein junger Imker gemeinsam mit seiner Freundin. 2013 hat er gestartet und ist jetzt genau auf den Sprung zur Erwerbsimkerei. 2017, nächstes Jahr, möchten die beiden starten. Villa Erbse, wer schon einmal nachschauen möchte, unter diesem Namen villaerbse.at findet man die beiden schon im Internet. Ja, und er wird erzählen, was man da erlebt auf diesem Übergang und warum man es überhaupt macht, kein Hobby-Imker zu bleiben, sondern durchzustarten mit der Erwerbsimkerei. Auf das Gespräch freue ich mich auch schon sehr. Ganz zum Schluss kommt noch ein kurzer Tipp zu einem Bienen-Podcast aus Neuseeland, der auch jetzt in der letzten Folge die Varroa-Milbe, aber auch den Manuka-Honig zum Thema hatte. Ihr könnt auch über Kapitelmarken springen oder die ganze Chose einfach von vorn bis hinten durchhören, zu der ich euch sehr viel Vergnügen wünsche und ich mich freue, dass ihr dabei seid. Wir starten. Bienengespräch Nummer 27. Lothar Bodingbauer begrüßt euch nach der Sommerpause und wir sind eigentlich in der Verlängerung. Die geplanten 25 Folgen jedes Monats sind vorbei und Verlängerung bedeutet, wir machen weiter, aber unregelmäßig, wann immer es etwas zu reden gibt, dann packe ich meine Sachen und fahre wohin, dort wo es was zu reden gibt. Heute zu Wolfgang Wimmer. Danke Wolfgang für die Einladung. Ja, aber gerne doch. Wolfgang, Mr. Varroa-Controller. Na, das weiß ich jetzt gar nicht, ob man das so sagen soll. Das soll, aber man kann. Man kann, ja, man kann das so sagen, ja, vielleicht. Ja. Ist schon deine Geschichte, oder? Varroa-Controller ist auf deiner, ist in deinem, ja, Kopf, ist, in deiner. Es hat eigentlich alles hier begonnen, ja, wo wir jetzt da sind, aha, nämlich im Wienerwald, wo ich im Sommer 2007 meine Bienen aufgestellt habe, nachdem jemand gesagt hat, du könntest hier Bienen aufstellen. Und ich erstmals die Gelegenheit hatte, in Wien Bienen aufzustellen. Ich bin aus Oberösterreich und ich bin noch fürs Studium und schlussendlich auch für die Arbeit nach Wien gezogen. Und in Oberösterreich hatten wir in meiner Kindheit immer Bienen. Ich habe das auch gelernt, sozusagen, von meinem Vater. Und da gab sich die Möglichkeit und dann war dieser fürchterliche Frühjahr 2008, wo, ich weiß jetzt nur die Zahl aus Oberösterreich, wo 30.000 Bienenvölker eingegangen sind im Frühjahr. Ja, also Frühjahr in dieser Phase. Ja. Und ich habe auch schon gemerkt, im 2008er Jahr, im Frühjahr 2008, nicht, ich habe es 2007 bekommen, habe ich schon gemerkt, das geht nicht gut. Ja, das, in Wien dann? Da in Wien, die Bienen hier aufgestellt, ja. 2000, im Herbst aufgestellt, 2007 und im Frühjahr beobachtet, ja, das, da ist eine Milbenpopulation, das geht nicht gut. Ich muss was tun. Ne? Und die Milben waren praktisch. Ja, die Milben, natürlich. Ja, die Bienen haben ganz normal ausgeschaut und so, ja. Aber ich habe gemerkt, der natürliche Abfall, den ich da kontrolliert habe, ist einfach im Februar zu hoch, ist im März zu hoch, ist im April zu hoch. Ja, das, wenn das so weitergeht, das geht nicht. Mhm. Ja, hab dann verschiedene Experten befragt und irgendwann hat jemand gesagt, die sind eher im äußeren Rand des Brutnestes, diese Milben. Sag ich, wieso? Sagt, da ist kühler. Aha, die wollen die keine Wärme? Mhm. Na, die wollen eher kühle Bereiche. Mhm. Okay. Damit war die Sache klar, ich werde einen einheizen. Mhm. Und habe dann mit verschiedenen Versuchen, weil ich mir gedacht, die Brut, die ich hier habe, ist sowieso schon so befallen, ich kann eigentlich einmal ein paar Versuche machen. Mhm. Ja? Der Rat war, ich soll doch die alle abkehren auf Mittelwände, die Brut entsorgen und eine Behandlung machen auf die adulten Bienen. Habe ich gesagt, na, das mache ich nicht und ich kann immer noch machen, ich probiere jetzt was mit Wärme. Ja? Und bin dann auch zum Professor Engels in Tübingen gekommen, der ja das in den 90er Jahren herausgefunden hat, die Wärmebehandlung, die Hyperthermie, und gezeigt hat, wie das funktioniert, dass es funktioniert, und damit war schon klar. Ich habe dann noch viele Versuche machen müssen, um die richtigen Parameter zu finden, und habe dann gesagt, okay, gut, wir haben in unserem Ingenieurbüro, das ich sozusagen als Geschäftsführer leite, ich habe einen Softwareentwickler, ich habe einen Hardwareentwickler, ich habe gute Leute, die Ökodesign, umweltgerechte Produktgestaltung halt für andere Firmen machen, als Ingenieurdienstleistung, ja, dann machen wir halt einmal ein eigenes Projekt, definieren wir ein eigenes Projekt. Du lässt die alle auf die Bienenproblematik los, also auf die Varroa-Problematik los. Wir definieren ein Projekt, sagen, jetzt kümmern wir uns nicht um ein Produkt beim Kunden, sondern jetzt kümmern wir uns um ein eigenes Produkt. Mhm. Ja? Und dann haben wir halt begonnen mit verschiedenen Prototypen, ja, und haben gesehen, das könnte was werden. Ja? Das könnte was werden. Da müssen wir noch einige Hürden überspringen, aber das geht in die richtige Richtung. Ja? Und ja, dann haben wir halt Zeitraffer, ja, fast forward. Dann haben wir 2011 das Produkt auf den Markt gebracht. Eine gelbe Truhe, schaut aus wie eine Gefriertruhe, hängt dann am Kabel dran, brummt und hat eine Technik, wenn der Strom ausfällt, dass er sie merkt, genau die Stelle, wo er aufgehört hat und auch wieder weitermacht. Da denkt er ein schlaues System mit. Ja, das kann noch viel mehr. Ja, das kontrolliert sich auch ständig selber. Wird noch richtig gemessen, gibt es noch, ist genügend Feuchtigkeit da, ist ganz wichtig. Ja, das muss ständig die Stockfeuchte herrschen. Ja. In einem Stock ist es immer gewisse Stockfeuchte, dafür sorgen die Bienen. Das ist ganz wichtig für die offene Brut. Ja. Und das leistet unsere Elektronik, diese Überwachung, Kontrolle und Einhalten des Behandlungszykluses. Ein blaues Licht übrigens im Wasserbehälter, habe ich jetzt bemerkt. Das ist ja spektakulär. Ja, wirklich. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, die Befeuchtung machen wir eben mit einem sogenannten Ultraschallzerstäuber. Und die gibt es nur mit LEDs. Was soll ich machen? Ja. Na, war sehr cool. Also ich habe noch geschaut, ist noch Wasser drinnen? Ja, das stimmt. Ja. Man sieht auch leichter überarbeitet. Das stimmt. Also ein Nebeneffekt, aber kein, muss ich ehrlich sein, kein beabsichtigter. Ja. Die Feuchtigkeit fällt einem auf, wenn man dann nach der Behandlung aufmacht und die Waben wieder rausnimmt. Und es riecht auch interessant, aber gut. Und wenn wir zuerst gesprochen haben, wie riecht es in einer Bienenhütte oder wie riecht es, wie schaut ein Audiosignal aus, das nicht zerstört ist? Es riecht wie ein gutes Audiosignal. Ja? Ein behandeltes. Ja? Aber praktisch der Geruch ist schon, findest du auch, wenn du riechst nach einer Behandlung, wie das riecht? Es riecht schon anders, wie man vorher riecht. Waben riechen im Bienenstock anders. Ja, ich glaube, dass wir alle miteinander, ich eingeschlossen, noch viel zu wenig wissen über die Bedeutung der Duftmarken, der Duftstoffe im Bienenvolk. Ja, darum achte ich auch immer darauf, dass ich die von dem einen Volk entnommenen wieder in das gleiche Volk zurückgebe. Ja, weil der Duft, die Pheromone der Königin halten doch das Ganze zusammen. Nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Biene sich so genau merkt, wo sie ausgeflogen ist, wenn 50 Zentimeter daneben noch ein Loch ist und auf der anderen Seite ist auch ein Loch. Das geht nur, das weiß man ja, nicht? Das geht nur mit den, in der Endannäherung geht das nur mit den Duftstoffen. Ja? Und ich will da auf keinen Fall eine Unordnung hineinbringen. Ja? Du hast dieses Produkt eben mit einem Team entwickelt, gelb angestrichen, ein Logo drauf, ein cooles. Varroa Controller ist kein schlechter Name, da hat auch jemand nachgedacht. Und deine Firma gibt es in Wien, Seoul und was war das dritte? Oslo, glaube ich, oder? Ottawa. Ja, das waren die Gründer. Gründer, ja. Wir waren damals sehr intensiv in der im Umweltbereich, in der Normung, ja, Design for Environment, also wie kann ich ökointelligente Produkte entwickeln im Normungsbereich, und da war ich halt als österreichischer Vertreter in den internationalen Gremien, um diese verschiedenen Normen da zu entwickeln und habe eben da Kollegen kennengelernt, mit denen ich dann auch gesagt habe, gut, tragen wir doch unser Wissen zusammen, wir schreiben ein Buch gemeinsam. Ja, und da ist halt dieses Buch entstanden und dieses Buch, also sehr praxisorientiertes Buch. Welches Buch? Das Eco-Design Implementation. Das ist ein englisches Standardwerk zum Thema, wie kann ich ökointelligente Produkte entwickeln. Ja? Ökointelligent? Ja. Umweltgerechte Produkte, Produkte, die energieeffizient sind, Produkte, die rezyklierbar sind, die kreislauffähig sind, die langlebig sind, etc. Könnte auch ein Bügeleisen sein. Da alles kann das sein, ja. Wir arbeiten für unterschiedlichste Kunden, vom 100 Gramm Elektronikprodukt bis zum 100 Tonnen Schienenfahrzeug. Ja, die Methodik, wie gehe ich an so eine Sache ran, ist eigentlich immer die gleiche. Und zwar welche? Ökobilanzierung. Ich muss mal wissen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen des Produktes, dann Produktverbesserung mit Ökodesign, Maßnahmen, die wir... Was ist das? Ökodesign? Ja, Ökodesign ist sozusagen eine Entwicklung, Produktentwicklung, wie kann ich ein Produkt so entwickeln, dass es eben zu einer geringeren Umweltbelastung, eine bessere Umweltperformance hat, einen geringeren Product Carbon Footprint, eine geringere negative Umweltauswirkungen reduzieren. Also Design jetzt nicht nur das Aussehen. Das heißt, ich brauche Analyse, ich brauche Verbesserung und schlussendlich auch Kommunikation. Nein, es geht bei uns um den Lebenszyklus eines Produktes. Schlussendlich Kommunikation, was meinst du damit? Das Umweltkommunikation. Ja, ich muss das ja auch am Markt kommunizieren, ich muss das ja darstellen, wie viel ich besser geworden bin, damit ich auch entsprechende Wettbewerbsvorteile erzielen kann. Das machen wir für unsere Kunden. Das ist Umweltdesign. Das ist Ökodesign. Ökodesign. Ja. Das ist Ökodesign. Ja. Analyse, Verbesserung, Kommunikation in diesem Analyse, und da haben wir dieses Buch geschrieben. Ja, genau. Dieses in Buch. Diesen 12 Schritten wie ein Kochbuch und so. Ja. Und dann hat ein Kollege gesagt, das ist fast wie ein Geschäftsmodell, was wir hier geschrieben haben. Lasst uns eine Firma gründen. Und dann haben wir eben eine Firma gegründet. Und nachdem ich damals der Jüngste war, musste ich es machen, durfte ich es machen, muss ich mich gleich korrigieren. Und dann ist halt das Ingenieurbüro entstanden, 2005. Gibt es nach wie vor? Ja, ja, klar. Seoul, wie kommt Seoul rein? Eben, der Kollege aus Korea, der der eine Mitautor war, der Kollege aus Kanada, der das kanadische Umweltlabel entwickelt hat, und der Schweizer Kollege war auch noch dabei. Und diese Universitätsanbindung, Technische Uni Wien, und das kann man bei dir auch lernen, ja, in einer Vorlesung, ja. in einer Übung, glaube ich. Geht nächste Woche wieder los. Genau. Mit Seminaren, ja. Übungen und Diplomarbeiten und. Ja. Und die Techniker an der Uni, die haben ja diese Schnittstelle auch zu Firmen, die dann auch gegründet werden. Also das ist sehr stark verwoben. Ja. Forschung, Entwicklung und auch dann die Vermarktung. Das ist ja eine Spezialität. Prinzipiell ja. Ja. Ich habe 1995 begonnen, mit diesem Umweltgedanken in die Produktentwicklung, in den Maschinenbau hineinzutragen. Was bist du von deiner Maschinenbau. Maschinenbauer. Maschinenbau, ja, Konstruktionswissenschaften. Was mir aufgefallen ist, und wir haben in Wien angefangen mit der Imkerei vor 3 Jahren, 2014, 15, 16 haben wir jetzt, du bist mir sehr schnell untergekommen. Mhm. Und zwar aufgrund deiner Kommunikation. Mhm. Du hast mir angeboten, ein Handbuch zur Varroa-Bekämpfung zu schicken und ich sollte meine Adresse schreiben. Das war für mich eigentlich bemerkenswert, weil jemand einen Schritt auf mich zumacht und eine Kommunikation startet. Mhm. Ich habe das angenommen, das Handbuch war interessant. Ich wusste um den Varroa-Controller, weil wir beim Albert Schittenhelm die Imkerei gelernt haben in Mistelbach und er gesagt, er hat sich jetzt auch seine gelbe Kiste gekauft und er probiert das jetzt aus, wie das in seinem Kreislauf funktioniert und er war ganz, ganz guter Dinge. Und ich habe mir gedacht, da steckt ein Konzept dahinter und das hat mich interessiert. Es ist so, die Entwicklung von einem eigenen Produkt ist viel, viel, viel zeitaufwendiger, als man glaubt. Ne? Okay. Daher habe ich Folgendes gemacht. Ich habe an der Universität gesagt, möchte ein Jahr unbezahlten Urlaub. Ja, und das wurde mir genehmigt und ich habe dann 2011 mich ausschließlich im Rahmen des unbezahlten Urlaubes um die Entwicklung des Varroa-Controllers gekümmert mit meinem Team, ja, und habe auch relativ viele Vorträge gemacht und habe festgestellt, dass an Lebensjahren reiche Imker, ich sage bewusst nur die männliche Form, oft keine Ahnung hatten von der Entwicklung des Schädlings, Varroa-Milbe. Auch einmal dann gesagt haben, so, jetzt sag einmal, wie vermehrt sich denn eigentlich die Milbe? Und ich war irgendwie ein bisschen irritiert, weil ich habe nicht geglaubt, dass so viele ältere Herren neu zu Imkern begonnen haben, sondern ich habe gedacht, die imkern ja schon länger. Wieso weiß er das nicht? Ja, weil kein Maschinenbau ist, der Maschinenbau geht strategisch an die Sache heran. Es geht darum, dass er ein Hobby betreibt und die größte Bedrohung dafür nicht kennt. Ja. Es ist so, wie wenn ich sage, ich züchte Rosen, habe keine Ahnung von den Läusen. Ich baue Kartoffelland, habe keine Ahnung vom Kartoffelkäfer. Daher haben wir gesagt, Moment, da ist irgendetwas am Weg verloren gegangen. Ja? Wenn die nicht wissen, wie, das gilt natürlich nicht für alle, bitte, nicht falsch verstehen. Ja? Wenn hier offensichtlich, das hat sich ja geändert, ja? Offensichtlich ein Bedarf ist, etwas nachzuschulen, dann schreibe ich jetzt ein Buch. Ja? Dann schreibe ich jetzt ein Buch und die Frage war, ist da ein Konzept dahinter? Und hole oder versuche, jene abzuholen, die neu mit der Imkerei beginnen. Und du warst ja offensichtlich auch so einer. Ja? Es war keine Frage, ob dein Konzept dahinter ist. Es war klar erkennbar, dass ein Konzept dahinter ist. Okay. Ja, und gebe denen das sozusagen als meine persönliche Neuimkerförderung mit auf den Weg, damit sie zumindest im ersten Teil des Buches, wo ich versucht habe, alles greifbar, was ich heute weiß und gefunden habe, zur Varroa-Milbe darzustellen. Im Praxishandbuch der thermischen Varroa-Bekämpfung geht es im ersten Teil ausschließlich um diese das Leben dieses Parasiten. Ja, wenn ich das verstanden habe. Um den Mechanismus. Ja, genau. Wenn ich das verstanden habe, weiß ich auch, wo ist der? Wie bekämpfe ich ihn optimal? Und vor allem, wo ist er? Wann ist er wo? Das ist ja auch nicht. Ja. Und wie kann ich optimal gegen ihn vorgehen? Wo ist der Hebel, an dem man an welcher Stelle setzt man den Hebel an? Genau. Wann kann ich am meisten schaden? Und das Interessante ist aber, finde ich, an dieser ganzen Geschichte, ist dieser zeitliche Verlauf. Da muss man schon, finde ich, ein bisschen schlau sein, dass man das übercheckt. Weil leicht, also dieser Zyklus und wann und wie und Männchen und Weibchen, welche Generation, das ist jetzt eine Kategorie Wissen, wo man sich, und du hast es offenbar eben getan, wirklich auch intensiv damit beschäftigen muss. Und ich finde, das ist weit über eine Hobbyangelegenheit hinaus. Ja, na sicher, ja, das ist auf jeden Fall. Aber eben, man kann es dann schlussendlich runterbrechen. So wie immer, kann man es auf ein paar, drei, vier wesentliche Dinge runterbrechen. Ja? Und wenn man das dann einhält, kann man schon einen Weg finden, wo der Schädling nicht mehr diese fürchterlichen Schäden verursachen kann, wie zum Beispiel 2015 im Frühjahr, wo es Gegenden erstmals in Österreich gab, wo es keine Bienen mehr gibt. Und wir müssen uns ja, wir sitzen da jetzt Ende September, wenn ich das so sagen kann, und heute war in den Nachrichten wärmster September seit Wetteraufzeichnungen. Heute 27 Grad, das war einfach wirklich viel. Ja. Richtig, ja. Und wir müssen uns einstellen, dass diese brutfreie Zeit einfach ausfällt. Vorbei ist. Ja. Und deswegen müssen wir sagen, gut, wir brauchen aber eine brutfreie Zeit, dann machen wir uns eine selber. Ja, und das habe ich jetzt eben 2015 das zweite Produkt entwickelt, also auf den Markt gebracht, entwickelt haben wir es vorher. Die Duplex-Wabentasche. Genau, wo man mit der Duplex-Wabentasche die Brut auf zwei Brutriemchen reduziert und die dann entnimmt. Kostet wenig Geld, ich glaube so 20 Euro oder so pro Volk oder 30 oder 10. Die kostet so viel, wie ein Volk in einer Saison an Honig mehr Ertrag liegt. Genau, diese 20% mehr. Ich habe es gemacht in diesem Jahr bei meinen drei Völkern, die Wirtschaftsvölker sind, und es hat genauso funktioniert, wie es beschrieben wurde von dir, beziehungsweise ja, von dir, und war verblüfft, wie gut das geht und wie gut sich das einfügt und auch anfühlt. Und ich muss jetzt vielleicht an dieser Stelle sagen, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage, was mir gefällt, weil ich habe den Varroa-Controller im Vorjahr, im zweiten Imkerjahr gekauft, ohne dich um irgendeinen Journalistenrabatt zu fragen. Das heißt, ich habe voll bezahlt, das war ein Monatslohn. Und ich kann jetzt sagen und tun und lassen, was ich will. Ja. Es macht nur, also die Varroa-Geschichte ist ein Pain in the Ass. Das ist wirklich eine unglaublich depperte Angelegenheit. Ja. Man muss dauernd monitoren, wie viel fallen runter, dieses Rähmchen rausziehen. Und selbst mit dem Varroa-Controller ist es immer noch ein Aufwand, den wir uns alle ersparen könnten, wenn es die Varroa-Milbe nicht gibt. Ja. Aber so ist das Leben einfach, man kann sich das nicht wegwünschen, seine Gegner. Gut, aber im Endeffekt, das Konzept, das dahinter steht und das ich dann kennengelernt habe, eben funktioniert. Ja. Passt. Und die Duplex-Wabentasche funktioniert so viel leichter und ist sogar lustig in der Anwendung, weil es einfach so perfekt mit diesen Reinschieben und dann wird es verdeckelt und man nimmt es raus und die Königin ist dort, wo sie sein soll. Ja. Also das ist eine gute Sache. Ich hab einmal, weißt du, sagst eben, man muss das sozusagen einmal verstehen, wie diese Milbe tickt. Ja? Ja, ja. Habe einmal einen Schwarm gefangen, ja? Weil ein Kollege mich angerufen hat im 14. Bezirk, ja, ist das, wir haben einen Schwarm. Ja? Und sage ich, du, ich komme vorbei. Ja? Kann mich erinnern, es war 1. Mai, also perfekt, hatte auch Zeit, konnte hinfahren, habe den eingefangenen Schwarm, es war ein Schwärmchen, ein ganz kleiner Schwarm, ja, habe ihn dann, wie sich's gehört, da jetzt auf Mittelwände eingeschlagen und alles super. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt will ich das einmal wissen. Wie könnte ich den jetzt entmilben, ohne irgendeine Säure anzugreifen? Mhm. Wie könnte es gehen? Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass sich die Milben in die vorhandene offene Brut einschließen lassen, die jetzt alle Milben auf den adulten Bienen ansitzen, nicht? Weil ich hatte einen Schwarm, der hat ja keine Brut, der fliegt ja nicht mit Brut durch die Gegend. Also, dann hänge ich dem jetzt einfach einmal ein offenes Bruträmchen hinein. Und zwar eins, wo die Larven schon relativ groß sind und das in der nächsten Woche sicher verdeckelt ist. Bin zu einem anderen Stock hingegangen, habe die Bienen abgekehrt, habe mir so ein Rähmchen genommen und habe das in die Mitte des Schwarms gehängt. Eine Woche später war es verdeckelt und ich habe dann eine Wärmebehandlung von diesem Rähmchen gemacht. Und ich werde nie vergessen, wie viele 100 Milben da drinnen waren. Also für mich war vollkommen klar, die Milben gehen ja nicht in die offene Brut des Ursprungsvolkes, nicht? Da waren ja keine drinnen, weil die noch viel jünger waren als eben kurz verdeckelungsreif. Mir ist schon klar, dass die einen Tag vorher vielleicht hineingehen, aber das war deutlich mehr. Und die sind jetzt von den adulten Bienen des Schwarms direkt da hineingegangen. Und das ist genau das Prinzip der Duplex-Wabentasche. Dass ich sozusagen noch im letzten Moment, wenn sonst gar keine Brut mehr da ist, weil die ausgelaufen ist, offene Brut anbiete, auf dass die Milben genau das machen, was sie damals bei meinem Schwarmexperiment auch machen, nämlich sich einschließen lassen und dann gilt wieder, jetzt weiß ich, wo ihr seid, ich kann euch entnehmen. Danke, das war's. Kommt da nur einer drauf oder ist das allgemeines Wissen? Nein, das sollte doch allgemeines Wissen sein, meine ich. Ja? Wenn man die Biologie vermittelt. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich mir da so verschiedene Kurse angeschaut habe, dass oft einfach nur die Präparateanwendung vermittelt wird. Datum, Säure, Dosis. Ja, und da denke ich mir, warum machst du das denn so? Ja, weiß ich nicht. Das ist so vorgegeben. Nein, das ist die Geschichte. Das habe ich auch sehr schnell kennengelernt. Es wäre ja so viel einfacher, wenn man einfach irgendwo oben was einschüttet und das wäre es dann. Aber die erste Hürde ist schon einmal praktisch, ich muss, und da fallen eben, das war ja glaube ich die Geschichte, dass viele Imker, die bisher mit viel Erfahrung die Imkerei betrieben haben, von der Varroa-Milbe ausgehebelt wurden. Man muss praktisch, man kann nicht mehr auf seine Erfahrungen aufbauen, sondern man muss aus dem Zustand des Volkes eine Behandlung ableiten. Genau. Echtzeitmonitoren. Das ist aber ein Konzept, das offenbar noch nicht vorhanden war und erst jetzt durch diese Schulungen hinkommt. Und ich meine, wenn ich jetzt rasende Bauchschmerzen hätte, Gott sei Dank habe ich keine, dann sage ich ja auch nicht, Schmerzmittel, 2 Tabletten, fertig. Mhm. Dann möchte ich ja auch zuerst einmal eine Diagnose haben. Mhm. Wo kommen denn die her, diese Bauchschmerzen? Mhm. Aha, okay, da ist ja, liegt ja Folgendes vor. Ist das ein, weiß ich nicht was, ich will jetzt da nicht der Mediziner spielen, aber ist das eine Blinddarmentzündung oder ist das ein Bauchkrampf auf Basis eines schlechten Essens oder was ist das überhaupt? Ich will doch einen Arzt haben oder von mir aus auch einen erfahrenen, weiß ich nicht, der mir sagen kann, du pass auf, das schaut so und so aus, das ist die Diagnose. Mhm. Ich brauche eine Diagnose. Ich kann auch nicht sofort mit einem Medikament loslegen. Mhm. Ja, und das, glaube ich, müssen wir sowohl, wenn wir da zurückgehen jetzt zum ersten Thema, muss man auch eine Umweltanalyse machen bei Produkten, um sie dann verbessern zu können. Mhm. Muss man eine Diagnose des Parasitenbefalls, des Milbenbefalls bei den Bienen machen, um sie dann behandeln zu können, kann ich einfach irgendeine Behandlung machen, wenn ich nicht weiß, wie ist der Zustand, wo sind die Milben zurzeit gerade, sind sie hauptsächlich in der Brut, sind die selber gerade in der Entwicklungsphase, etc. etc. Ja? Das meint auch politisch auch Burka-Verbot. Das ist so, wie wenn ich Kopfweh verbiete. Ich muss mir anschauen, woher kommt denn das Kopfweh? Ja? Also das ist ja die interessante Geschichte. Ja, okay. Aber man, das ist alles, also das ist aber ein Paradigmenwechsel. Also dass man von Zuständen, wir sind gewohnt, in Zuständen zu denken, Zuständen des Reichtums, des Friedens in der Landschaft, hin zum Prozess. Ja. Ein Prozess ist einfach eine andere Art zu denken und das muss man erst lernen. Und die Varroa-Milbe ist somit ein Konflikt, der uns eine Chance gibt, solche Dinge zu lernen, auch wenn es einfach leider anstrengend ist. Im ersten Jahr habe ich mit Thymol im Herbst praktisch begonnen und das hat dann alles nach Thymol so stark gerochen und irgendwas hat mich da extrem gestört. Ich wollte das nicht, dieses Konzept nicht weiter verfolgen und bin dann eben auf die Wärmebehandlung umgestiegen und eben mit Bienenwohl dann diese, wie sagt man, Restentmilbung für die ansitzenden Bienen. Ja. Und damit kann ich jetzt ganz gut arbeiten. Bin aber noch schlecht in diesen Monitoren, weil es ist so anstrengend, weil die Ameisen tragen die Milben davon. Ich habe noch keine gescheite Möglichkeit gefunden, das auch wirklich... Wirklich? Dieser Raupenleim ist steppert zum Rauf. Wirklich? Rauf mit der Spachtel. Ich finde das anstrengend. Ja, du zeigst mir gerade eine Varroa-Tasse, genau, die einen grünen Rand hat und da ist ja dieser Raupenleim und da geht halt keine Ameise drüber. Und damit habe ich ein sicheres Auszählergebnis und braucht man da keine. Ja, aber Fragen ich kann es nicht, ich muss, da habe ich eben Verbesserungsbedarf, das auch wirkt. Du isst auch immer die Pollen, die da runterfallen, gell? Ich auch. Ich gestehe. Also da möchte ich noch da verbessern, weil es einfach, das finde ich am anstrengendsten, dieses Monitoren. Wenn es da irgendeine Geschichte gibt, was das einfacher machen würde, da wäre ich sehr begeistert. Ja, das Staubzucker ist auch irgendwie, da muss man dann die Bienen raus, 50 Gramm und so weiter. Also dieses Monitoren finde ich am gesamten eigentlich am schwierigsten. Aber ohne Monitoren geht es nicht. Das geht überhaupt nicht ohne. Ja. Na gut. Und wer glaubt, dass das ohne geht? Geht nicht. Der ist schlecht beraten. Genau. Ja. Und so gesehen muss man sich die Zeit nehmen und muss es gescheit machen und dann geht es auch. Ja, vor allem, man muss auch ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wann muss ich denn was machen? Mhm. Ne? Weil wenn ich mit der Duplex-Wabentasche arbeite, dann brauche ich eigentlich nicht monitoren, weil ich entnehme ja sowieso alle Milben. Ja. Ja? Und wenn ich... So habe ich es gemacht, ganz genau. Das habe ich mir gespart. Ja. Ob ich jetzt sozusagen 1500 oder 2500 entnehme, ist wissenschaftlich vielleicht nur interessant, aber egal. Ja? Und wenn ich im Frühjahr eine Behandlung sowieso mache, wenn ich zur Auswinterung, natürlich danach ein bisschen, wenn es 18 Grad warm ist, dass ich sozusagen auch das Volk aufmachen kann. Und ich mache eine Behandlung der dann verdeckelten Bruträmchen, also zwei große und vielleicht nur irgendein kleines, das lasse ich drinnen, ja, also oder drei Rämchen. Ja. Na gut, dann habe ich diesen wie wichtige Frühjahrsbehandlung gemacht, brauche ich auch nicht wirklich genau zählen, weil ich mache es ja sowieso. Und im Sommer brauche ich auch nicht zählen, weil ich nehme ja die Milben ohnehin aus der Duplex-Wabentasche. Jetzt ist es spannend, jetzt im September, ja, wo ich viele Anwender der ersten Stunde, habe mich wieder jemand angerufen und gesagt, Juli, null Milben, August, null Milben, jetzt schießt es hoch. Ja, und da muss man einfach jetzt aufpassen. Also ich habe jetzt eben Monitoren gemacht, ich habe mir angeschaut und es waren drei Völker mit erhöhter Milbenzahl, ein Schwarm, den ich gefangen habe. Und habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich einfach die Varroa-Behandlung und habe einfach bei allen Völkern, ich habe sowieso mit die Wärme, oder? Die Wärmebehandlung, genau, bei allen, ja. Okay. Und ich weiß nicht, war das eine gute Idee, es bei allen zu tun, weil bei den anderen... ich würde sagen, es ist kein Fehler, weil wir haben jetzt noch so ideale Brut und damit Vermehrungsbedingungen für die Milbe, dass das in jedem Fall eine richtige Maßnahme ist. Ja? Und man arbeitet sich dann so durch und das heißt mit dreimal Behandlung, also im Frühling, im Juli dann und im September, Oktober kann man eigentlich übers Jahr kommen. Man gewöhnt sich daran, wenn die Königin gezeichnet ist, geht es auch relativ schnell. Das ist eine Voraussetzung, muss man machen, das lernt man noch. Das kann man im Frühjahr, wenn man es nicht gemacht hat, im Herbst kann man es im Frühjahr machen. Ja. Ja. Und das ist einfach eine Sache, die muss man sowieso können. Man holt sich die Broträmchen raus, gibt in diese Truhe, drückt auf Play und geht das dann wieder zurück. Genau, also die Sache ist, das Konzept ist schlüssig und du hast das auch im Vorjahr. Und das ist wieder Kommunikation. Du sprichst die Leute an, du sprichst sie in E-Mails an, deine Käufer, und erinnerst sie immer wieder, schaut's bitte jetzt, es wäre das und das zu tun. Ja. Das heißt, du nimmst eine Verantwortung wahr, die mir positiv aufgefallen ist. Ich hatte das Gefühl, ich bin bei dir mit diesem Konzept in guten Händen. Und das ist etwas, was man normalerweise nicht mit einkauft, außer das, mit dem rechnet man nicht. Ja, man glaubt, man kauft sich was und das macht man dann. Aber dieses Verantwortung übernehmen hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, das freut mich sehr. Und du fragst auch immer nach Rückmeldungen, nach Erfahrungen. Bekomme sie auch, ja. Ja. Und darf da nur als Beispiel sagen, was umgekehrt mir jetzt wieder sehr viel Freude macht, dass wir auch sehr loyale Kundinnen und Kunden haben. Ja? Möchte das so begründen. Was heißt loyal? Ja, möchte es so begründen, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Befragung machen, ja, wie wir die neue Elektronik entwickelt haben, haben wir gesagt, lasst uns doch eine Kundenbefragung machen. Fragen wir doch, weil das ist ja ein neues Produkt, das wir da auf den Markt gebracht haben 2011. Ja? Ein Produkt, das es vorher nicht gab. Es ist nicht ein ein besserer Laptop, mhm, also einen schönen Laptop oder eine schönere Kaffeetasse oder eine bessere Zahnbürste. Es gab schon Laptops, es gab schon Kaffeetassen, es gab schon Zahnbürsten. Mhm. Ja, man kann immer was besser machen, aber ein Produkt völlig neu zu machen, mhm, da muss man ja auch sozusagen überlegen, wie würde man denn jetzt mit so einem Produkt umgehen? Mhm. Ja? Und da haben wir halt dann auch gesagt, so jetzt, wir haben schon zweimal so eine Kundenbefragung gemacht und in beiden Fällen, da waren durchaus auch 2 Jahre dazwischen, also es ist nichts, was wir dauernd machen, schicken wir einen elektronischen Fragebogen aus. Ja, also ich schicke Ihnen vorher nur einen Link aus per E-Mail und dann geht es auf eine Website, das kennt jeder, da sind 10 Fragen drauf. Und wenn du jetzt jemanden fragst, so einen elektronischen Fragebogen, Rücklaufquote, dann sagt er, naja gut, wenn alles gut läuft, 10%. Hm. Ja? Und wir haben das ausgeschickt, 2 Mal schon, wie gesagt, und wir haben innerhalb einer Woche 70% Rückmeldung. Mhm. Und das ist etwas, was mich oder uns schon wahnsinnig freut. Und wir haben das anonym gestaltet, also wir wussten nicht, von wem das jetzt kommt, haben aber unten noch ein Feld gehabt, möchte die Anonymität aufheben, gebe meinen Namen bekannt. Mhm. Und eine Frage, also meine Mitarbeiter hatten viele Fragen, ja, technischer Natur, und ich habe dann immer eine Frage, die lautet, würden Sie das Gerät wieder kaufen, ja oder nein? Und haben alle ja gesagt. Ja, ja. Ja. Ja, aber das ist einfach, man hat das Gefühl, man geht da eine Partnerschaft ein. Also es ist ja auch wirklich auch das Produkt ja jetzt nicht, was man dann wegschmeißt. Es ist, kostet ja auch etwas. Ja. Also man ist interessiert, also von meiner Seite aus eine Partnerschaft einzugehen, ja, mehr als nur was kaufen und dann wegschmeißen, weil es hin ist. Das sehe ich auch als meine Verantwortung, dann immer noch Informationen zu geben und ja. Und übrigens, weil er sagt, mhm, er kostet ja auch was, da sage ich immer gerne, er kostet weniger, als er wert ist. Mhm. Ja? Wenn ich dadurch sicher überwintern kann, ja? Ja, und das ist schon eine Freude, wenn ich im April, im März, auch heuer wieder, E-Mails bekomme von Imkerinnen und Imkern, ohne dass ich etwas gefragt habe, kriege ich ein E-Mail: Vielen Dank, dank Varroa-Controller, 100% überwintert. Kollegen im Verein haben bis zu 90% Verluste. Nicht, dass mich das jetzt freut, dass die 90% Verluste haben, das tut mir weh, aber dass der jeweilige Anwender der Wärmebehandlung mit dem Varroa-Controller hier 100% überwintert ist schon. Mhm. Und das nicht nur von einem. Nicht? Also ja, ich kann es bestätigen. Also bei mir, glaube ich, waren alle Völker über den Winter und dann ist bei einer dann die Königin einmal verschwunden, ist dann drohnenbrütig geworden. Ja. Irgendwas. Was interessant war, im Vorjahr hast du dann im österreichischen Bienenjournal Bienen aktuell jedes Monat über den Varroa-Controller und das gesamte Konzept durch das Varroa-Jahr geschrieben, und da habe ich lange und tief nachgedacht, ob das eigentlich ein Interessenskonflikt ist, weil es ist im Endeffekt von jemandem geschrieben, von dir, ja, der dann auch ein Produkt hat, das man kaufen kann, das dazu passt, und ich habe mir dann gedacht, es ist, also journalistisch ist es, finde ich, nicht ganz sauber, also im Sinne von das würde man, ja, da ist ein, irgendein Interessenskonflikt ist da, aber ich habe mir dann auch gedacht, auf der anderen Seite, es ist sowas Neuartiges von der Person, also ihr habt das gemacht oder du hast es gemacht, das kannst du nicht trennen. Du hast das Wissen des Konzeptes, es ist der beste Mann, der drüber schreiben kann, bist du. Du verkaufst auch dieses Produkt, also muss man irgendeinen verdammten Weg finden, das monatlich in die Zeitung kriegen, und deswegen war es super, dass sie es gemacht haben. Aber da hat es sicher auch Proteste gegeben oder negative Stimmen. Es gibt immer negative Stimmen, ja, und speziell in Österreich. Mein Anliegen war, eben nicht über den Varroa-Controller zu schreiben, sondern mein Anspruch war, und dem bin ich, glaube ich, schon gerecht geworden, einen Gesamtjahresplan zu entwickeln. Und den Gesamtjahresplan, wenn jemand einen besseren hat, dann soll er sich morgen beim Chefredakteur melden und einen neuen schreiben oder meinen verbessern. Da rufe ich alle dazu auf. Ja, die sollen hingehen, sollen sich hinsetzen, sollen auch jedes Monat, mit Ausnahme August, einen Artikel schreiben und sich überlegen, wie kann ich etwas schreiben, das andere nachempfinden können und damit erfolgreich, ohne Verlust überwintern. Und ich habe E-Mails bekommen, die da lauten, sehr geehrter Dr. Wimmer, habe alles genauso gemacht, wie Sie gesagt haben, Sie haben recht. Es klappt so. Ja, und das ist, denke ich mal, ja, das habe ich auch im Jänner geschrieben. Ich präsentiere euch jetzt einen Plan, mit dem werdet ihr keine Verluste haben. Und ich auch, glaube auch. Und ich habe nicht gesagt, da ist ein Gerät und das sollt ihr kaufen, es ist unbedingt, sondern bitte, man kann sich dieses Gerät bei uns an 9 Orten in Österreich für 50 Euro einen Tag lang ausborgen, bitte. Und das braucht man 3 Tage, das sind 150 also bitte, Euro, das geht schon. Ja. Das ist doch nicht wahr. Ja. Und aber auch dieses Selbstbewusstsein, wir Österreicher sind ja nicht sehr selbstbewusst mit unseren Dingen und wenn jemand auch wirklich auch selbstbewusst auftritt und mit diesem Anspruch, also bei meinen Schülern sage ich zum Beispiel, wenn sie hier sind in der Abendschule, ich übernehme die Verantwortung, dass sie was lernen und dann schauen sie ganz groß, dann übernimmt deine Verantwortung, dass wir was lernen. Ja, weil ich Profi bin. Ja. Also so schaut es aus. Ja, genau. Und das war sozusagen auch das Gentleman Agreement mit dem Chefredakteur zu sagen, ich schreibe über diesen Gesamtjahresplan. Ja, und ich und das habe ich mir auch, glaube ich, strikt gehalten. Und der Erfolg und die Rückmeldungen geben dem recht. Ja. Das ist natürlich von den offiziellen Stellen in Österreich einfach nur bekämpft und ignoriert wird. Ja, das, damit muss man leben. Ja. Aber was gibt es daran auszusetzen? Also was kriegst du da für Argumente? Ja, alles. Ja, alle negativen Elemente, die man sich nur vorstellen kann. Aber sind das meistens menschliche Natur oder auch der inhaltliche? Gibt es inhaltlich was zu messen? Interessante Punkte, wo du sagst, das interessiert dich auch als alternativ, als widersprüchliches, als anfechtendes von deinem Konzept? Gibt es ernstzunehmende die Frage habe ich jetzt, glaube ich. Nein, also ja, gibt es praktisch, das ist, wie sind meist menschliche Komponenten, wenn du Widerstand spürst. Aber gibt es auch Leute, die dich wirklich fachlich kritisieren und dir etwas entgegenhalten und was wäre das? Nein, es geht einfach nur um Schlechtmachen, da geht es um nicht unterstützen, da geht es um dagegen arbeiten. Mit der ganzen Kraft. Ja? Und was und, ist da, und, naja, das, was könnte der Grund sein, wenn man mit... Ja, was ist der Grund in Österreich? Na, was ist in Österreich der Grund? Na, Neid. Ja? Das reicht auch. Und die eigene Eingeschränktheit. Inkompetenz. Ja, das ablenken. Das hast du jetzt gesagt, aber wird schon so sein. Ja? Ich meine, ich gebe ein Beispiel. Oder? Jetzt findet wieder einmal in einer Serie der deutschsprachige Imkerkongress in Österreich statt. Okay? Der ist ja deutschsprachig, also Deutschland, Schweiz, Südtirol, Österreich, die deutschsprachigen Imker. Das kann man sich vorstellen. Ne? Dass der nicht jedes Jahr in Österreich stattfindet. Das kann man sich vorstellen. Ne? Und jetzt findet er in Österreich statt. Heuer findet er in Österreich statt. Hat er stattgefunden. Und glaubst du, dass da jemand hergeht und sagt, wisst ihr was? Wir verstehen doch das jetzt als Leistungsschau. Was können die österreichischen Imker? Was können die österreichischen Imker? Dass wir im deutschsprachigen Imker-KollegInnenkreis vorstellen wollen und da finden wir uns zusammen und zeigen das. Glaubst du, dass da irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, ja bitte, halten Sie uns doch einen Vortrag, wie man ohne Ameisensäure impfen kann. Ja, den Vortrag, oh, wie man ohne Ameisensäure impfen kann, den hat es schon gegeben, aber halt von einem Südtiroler. Ja, ich meine, da denke ich mir schon, okay, gut, ihr werdet schon wissen, was tut's, ne? Ja, aber du bist ja da praktisch ein bisschen ein Outlaw in dann, also, aber wie du jetzt sagst, praktisch nicht aus freien Stücken, du würdest... Ich hätte sehr gerne und mit mir kann man ja da ganz normal drüber reden und sagen, passen Sie auf, Herr Wimmer, wir würden Sie gerne hier einladen, weil Sie haben einen wesentlichen Beitrag, präsentieren Sie bitte Ihren Gesamtjahreskonzept und sprechen Sie bitte nicht über Ihr Gerät. Das kann ich ja bitte, ich kann ja meine Rolle erkennen. Als Fachreferent oder als im Messestand kann ich ja dann wieder mein Produkt bewerben. Ja, aber ne? Frage, dieses Konzept der Varroa über das Jahr ohne den Varroa-Controller ist ja nicht denkbar. Ich meine, das Wissen, die Varroa-Milbe zu verstehen und diesen Ablauf, ja, na gut. Das ist ja eine Sache, aber praktisch das Konzept anzuwenden, dann brauche ich schon das Produkt auch. Ja, okay, gut, aber es ist ein Unterschied, ob ich das jetzt zeige, ja, oder ob ich konkret über das Produkt spreche. Also das hätte man schon so gestalten. Kann man nicht trennen. Nein, aber das kann man doch so gestalten. Es ist darum gegangen, wo sind die Widerstände? Das sind genau die Widerstände. Ja, aber vielleicht ist es einfach eine Kollision im Kopf, weil ich sehe diese Kollision ja durchaus auch, weil das ist ja wie beim, warte mal, wo gibt es denn das noch? In der Zahntechnik gibt es das. Bei Implantaten wird immer das gesamte Konzept verkauft. Die müssen natürlich verstehen, die Zahnärzte, wie so ein Loch im Kieferknochen funktioniert, aber man kauft dann auch die Schraubenschlüssel dazu, dass man diesen Platin oder irgendwas Kern da einsetzt. Also, aber wo ist das Problem, sich so ein Produkt einmal auszuborgen? Das hast du vorher gesagt. Wo ist das Problem? Es ist etwas, was nicht zu trennen ist dann schwierig, offenbar nur die eine Sache, nämlich den Inhalt vorzustellen, und das sehe ich schon, dieses Problem. Ja, okay, gut. Nein, ich möchte jetzt da nicht in eine Sackgasse. Ist okay, ja, wenn du das so siehst. Ja. Nein, ich sehe die Chance, weil Bienen aktuell hat es ja geschafft, es trotzdem zu machen, und sei es mit einem kleinen Hinweis irgendwie, dass das jetzt so ist, ja. Und man kann das ja als denkender Mensch ja dann durchaus auf die Reihe kriegen. Ja. Ich finde, es braucht einen mündigen Leser oder Hörer, der das Ganze auch wirklich versteht. Aber da muss man es auch zulassen. Ja? Und in dem Fall hat man es zugelassen bei der Serie. Ne? Und dort hat man es wieder nicht zugelassen. Und, ist dein Bereich eigentlich dieser was war das? Deutschsprachiger Imker? Kongress. Trifft das mehr auf Berufsimker zu oder Hobby? Ja, sowohl als auch. Ja. Ich meine, ich habe mich sehr gefreut, weil ich Kunden, ich kenne die Kunden vielleicht vom Namen, ja, aber nicht vom Gesicht, ja, und kommen her und sagen, ah, Herr Wim, super, es funktioniert. Mhm. Ich kenne sie nicht. Ach so, sie sagen, ja, der München, ja, klar, aha, und Schweiz und, ja, und Südtirol und ja, sehr okay. Ja. Aber es ist halt ständig trotz der Strukturen. Ja, man könnte ja auch einmal sagen, hey, wir haben hier Strukturen, wir haben Verbandsstrukturen, da gibt es jetzt eine super Geschichte, ja, die jetzt erwiesenermaßen, ich kann ja auch Positivbeispiele nennen. Mhm. Ja. Positivbeispiele sind zum Beispiel der Landesverband in Vorarlberg. Ja, habe ich gesprochen. Ja, der hat gesagt, ja, ist eine super Geschichte. Letztes Jahr rollen wir aus, möchten wir an verschiedenen Imkervereinen in Vorarlberg haben. Ja, und die Förderungen sind möglich. Das Land hat sich das organisiert, dass die Vereine das auch entsprechend, wie weiß ich nicht, ja, aber haben da einfach einige Geräte angekauft und ausgeholt. Ja. Das sind Landesverbände, die auf solche Ideen kommen, aber vom Bund ist da keinerlei Konzept in der Richtung erkennbar. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Nein, aber ich finde, es ist einer der wesentlichen Punkte, die beim Varroa-Kontrolle und dem Konzept auch immer wieder mitschwingen und auch immer wieder auch in den Foren dann sehr schnell anklagend. Also du stehst ja da ständig in der Schusslinie, nur weil du dein Produkt hast. Das ist ja auch ein Scheiß. Also ich meine, das kann sich ja jeder entscheiden, dagegen oder nicht, aber warum wirst du anplant? Ja, aber ständig, darum denke ich, sollte man diese Sache schon fertig diskutieren und finde ich auch sich bewusst sein, dass es eben diesen Konflikt der Interessen gibt, wenn ich ein Konzept habe, das mit einem Gerät funktioniert, das ich verkaufe, muss man das irgendwie vielleicht thematisieren oder ausdiskutieren, aber man braucht sich ja nicht schlecht fühlen dabei. Ja, ich werde ständig... Du musst ja nicht entschuldigen dafür. Ja, hoffe nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass es ständig irgendwelche Konflikte gibt. Aber und das in einer Sache, wo man eigentlich die Kommunikation als Stärke dieser Geschichte sieht, nämlich diese, und die funktioniert ja, die direkte Kommunikation der Ansprache. Du sprichst in deinen Texten die Leute auch immer an. Ja, Und haben sie und, das, und sie werden. Und, ja, und das kommt auch gut zurück. Ja, mhm. Die sagen, hey, ich habe es so probiert, das funktioniert wirklich, mhm. super, danke. Ja. Mhm. Also da sind auch Leute dabei, die Größe haben, danke zu sagen und die sagen, jetzt habe ich schon 30 Jahre imkere ich mhm. oder noch länger, ich imkere ja schon bevor die Milbe gekommen ist, ja, und habe hier etwas dazugelernt. Ja, und das ringt mir schon Respekt, ob das mhm. jemand so weit ist. Und dann gibt es andere, die sind jetzt im vierten Jahr und können sich gar keinen anderen Weg mehr vorstellen, als den sie jetzt schon begonnen haben. Da kann ich nur lachen. Und ich meine, die Konkurrenz kann man jetzt, da gibt es ja auch Konkurrenzprodukte, die andersartig sind, aber die sind dann auch im Bienen aktuell vorgestellt worden. Und ich denke, wenn man dann ein Foto sieht von einem anderen Wärmebehandlungsgerät, wo dann ein hübsches Mädchen so drüber liegt, ich weiß es nicht, das hat mir nicht sehr angesprochen. Also naja, schau, von der darzustellen. Das ist ganz einfach. Das ist einfach. Und da fehlt auch das Konzept neben. Die widerliche Art, die wir auch in Österreich haben, diese Dinge dann zu kopieren. Ja? Und der kopiert, das kann ich ganz klar sagen, der kopiert unser Produkt, verletzt unser Patent, hat keine Gewerbeberechtigung, um dieses Produkt in den Markt zu bringen, hat ein brandgefährliches Produkt, das nicht den Sicherheitsmerkmalen entspricht, die Produkte haben müssen, und er hat ein in Summe ein illegales Vorgehen. Genau. Und das ist etwas, wo man auch einmal dann Verantwortung übernehmen muss und sagen muss, so geht es nicht. Ja? So geht es nicht. I'll send you the lawyers. Ja, oder andere Dinge, die einem da einfallen. Wichtig ist, dass wir zufriedene Kunden haben. Mhm. Ja? Unsere Produkte sind nicht gefährlich, brennen nicht ab. Unsere Produkte sind nach bestem Wissen und Gewissen konstruiert. Wir zahlen Steuern. Mhm. Wir haben eine Gewerbeberechtigung und ein aufrechtes Patent. Und wir brauchen uns nicht durch die Gegend schummeln, sondern können ganz offen und ehrlich sagen, das ist das Ergebnis unserer Arbeit. Da stecken viele tausend Stunden drinnen und wir haben nicht irgendetwas anderes kopiert auf die billige Tour. Und wenn du jetzt sozusagen da ansprichst, dass sich irgendwie hübsche Damen über das Gerät beugen und drunter steht, Expertin prüft die Wärmebehandlung, dann kann ich nur sagen, ja, das ist das Verständnis von einem pensionierten Autohändler. Wie schaut es aus mit, wir waren heuer in China auf einer Teeplantage, okay. Tee ernten und auf einer Bio-Teeplantage, das hat viel Spaß gemacht. China wäre ja ein Riesenmarkt eigentlich. Gibt es da, wie weit arbeitest du denn ins Ausland hinein mit der Rohrkontrolle? Wir haben Geräte in ganz Europa. Neuseeland zum Beispiel habe ich ein Gespräch gemacht mit einem neuseeländischen Imker, der ein Deutscher ist, im Jahr 2000 ausgewandert ist, wie auch die Varroa angekommen ist in Neuseeland, zu weit weg. Sind wir gerade dabei, etwas aufzubauen. Und gibt es weltweit Alternativen oder praktisch Konkurrenten, die ähnlich arbeiten? Oder auch kopiert China schon? Nein, weil die ja auch die Apis cerana haben. Die asiatische Honigbiene. Ach, und da ist die Varroa nicht drauf? Naja, da ist sie schon, da kommt sie her. Ach so, da kommt sie her. So geht's. Okay, na gut. Da kommt sie her. Nein, bitte. Die haben erstens höhere Brutnesstemperaturen. Also auch ein Hinweis. Ja. Und zweitens. Die kommt besser damit zurecht, oder wie? Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen. Ja, das kommt noch. Befehlt die dort die Drohnen? Wegen einen anderen Zyklus. Und dann, wie sie den Wirt gewechselt hat, auf die Apis mellifera, hat sie plötzlich die Arbeiterinnen befallen. Und ist dort natürlich eine überschaubare das Problem. Und bei uns ist weil die Drohnen ja immer rausgeworfen werden am Ende des Jahres. Ja. Oder, ja. Aha, und das heißt, die hat nie dieses Bedrohungspotenzial. Aha. Und in Neuseeland ist aber praktisch ja, mit der Kanik. Ja. Also auch und, ja. Ah, verstehe. Ja. Okay, das heißt, mit Ländern, wo es die Varroa-Milbe gibt, ist eben auch durchaus eben... Jetzt haben wir schon so viel geredet, jetzt frage ich mich, ob du nicht schon langsam einen Durst bekommst. Haben wir Krachel an dem Wasser? Irgendwas? Ja, wir haben Wasser, kurz unterbrochen. Du hast mit der Metproduktion begonnen. Wir haben Wasser, weil du keinen Met kosten willst. Nein, noch nicht. Kann mich noch nicht wegschmeißen. Ich muss noch arbeiten und schon was schreiben. Ja. Genau. Wir waren bei dem Markt draußen. Beim Markt, dort, wo es die Varroa gibt, ist Markt für Varroa-Kontrolle. Na klar, ja. Und das wird auch zunehmend mehr sozusagen erkannt. Und bin da sehr zuversichtlich. Ja? Ich meine, das ist ja auch eine interessante Geschichte, finde ich, glaube ich, als Projekt auch Skalierungsfragen. Also eine gute Idee reicht einmal nicht. Ja. Jetzt kann man sagen, eine weitere gute Idee ist ein Konzept, aber man braucht auch die Kanäle, man braucht den Vertrieb, man braucht all das ganze Wissen, um das Ganze... Man braucht die ganzen... Zulieferer, ne? Weil wie du denken kannst, machen wir die Heizungen, die wir einbauen, nicht selber. Ja? Das heißt also, du hast dann mit dem Heizungshersteller zu tun, der normalerweise Firmen wie Miele, Siemens und wie sie alle heißen, beliefert. Geschirrspüler hat irgendwas heizt. Wäschetrockner. Ah. Ja? Zum Beispiel. Mhm. Ja? Und der sagt dann, ja, mache ich ein Angebot, wie viele 1000 Stück brauchen sie? Genau. Und sagt, wie bitte? Wie bitte? Ja, ja. Da muss man bitte und danke sagen, dass man beliefert wird, überhaupt in diesen geringen Stückzahlen. Mhm. 12 Wochen Lieferzeit. Ist das viel oder wenig? Ja, das ist ja so, wenn du jetzt was vorhast, doch eher viel. Ne? Okay. Das sind ja 300. Ja. Ja. Okay. Aha, aber gut. Da braucht man schon eine Bank im Hintergrund auch, die dann müssen wir das ja gleich bestellen. Ne? Ja. Also wir kriegen jetzt doch die kleine Stückzahl, natürlich ist der Preis viel höher. Und gut, dann bestellen wir. Ne? Dann kommt die Lieferung. Und dann sind das keine 500 Watt Heizelemente, sondern sind es 1000 Watt Heizelemente. Also nicht das, was wir bestellt haben. Dann, ups, Entschuldigung, hat das Werk in Tschechien einen Fehler gemacht. Schicken Sie es zurück. Ja, okay. Wann kriegen wir das? Die nächste? Ja, in 12 Wochen. Ja? Und schreibt man dann in den Hörer rein? Oder? Jetzt habe ich gesagt, Entschuldigung, ich meine, natürlich schreibt man in den Hörer hinein, ja? Sondern man sagt, Entschuldigung, nur mal kurz, wer hat einen Fehler gemacht? Nein, wir haben einen Fehler gemacht. Nein, Sie haben eh recht, das war ja richtig spezifiziert, aber 12 Wochen. Also du hast keine Chance. Und jetzt ist aber Saison. Ja? Also du hast im Prinzip jetzt kein Produkt, das du anbieten kannst, wenn dir nicht eine andere Lösung einfällt. Und Bestellungen liegen da? Oder man möchte, ja, oder man möchte kaufen? Auf Bestellungen bereitet man sich gerade vor. Ja. Und man kann dann nicht sagen, ja, ich möchte euch informieren, wir kriegen die Teile erst in 12 Wochen. Sagt mir, dann brauchst du mir aber kein Gerät mehr geben. Ja? Aber ja. Und dann eben Finanzierungsgeschichten, das muss man schon können. Aber immer, das ist ja ein Beruf, solche Dinge zu entwickeln, zu vertreiben. Das ist ja eben, der Maschinenbauer macht es ja praktisch, der entwirft sie und stellt sie her. Aber praktisch, da gibt es ja Leute, die machen das den ganzen Tag. Das ist ihre Arbeit. Ja, eben. Und die kann man sich aber dann nicht leisten. Ja. Und das heißt, man muss alles selber machen. Ja, aber da ist dann schon eine Grenze schnell einmal erreicht. Also vom ein Mensch kann so viel machen. Ja, klar. Aber ich habe ja ein Team. Ja? Und wir sind ein gutes Team. Ja? Und ich habe einen super Mann in der Produktion. Ja? Der kann wirklich fast alles. Ja? Und so haben wir uns halt da Schritt für Schritt weiterentwickelt. Mhm. Aus eigener Kraft, muss man sagen. Und du bist auch dieser Frontman, also der ist praktisch nach außen hin sichtbar. Ja. So schaut es aus. Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt das wer hört und sagt, die haben Wobinen aktuell, letztes Jahr, da war jedes Monat, wie man das Varroa-Behandlungskonzept, ich möchte das auch gerne lesen, was würde der jetzt tun und das nachlesen? Der schaut auf unserer Website, auf der ersten Seite steht Artikelserie, da klickt er drauf und dann findet er alle Artikel vom letzten Jahr. Okay, werden wir in den Shownotes verlinken und die Website ist varroa-controller.com. Genau. Ja, und da habe ich das drauf. Mhm. Du bist aber selbst immer Imker. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt bei deinen Bienen vorne schaue, du hast die Eingangslöcher, den Eingang sehr stark verengt. Ja. Also auf fünf Eingänge und bei einigen sogar nur zwei. Ja. Du machst die Sache echt ernsthaft. Ja, sicher. Weil da sind Hornissen unterwegs. Aha. Die sind erbarmungslos. Wirklich? Ja. Die Die fangen die Bienen im Flug und fressen sie und wollen da natürlich auch hinein. Wirklich? Und natürlich. Und wenn die jetzt natürlich da drinnen einen Schaden anrichten, sprich die Königin erwischen, dann ist es vorbei. Ja. Mhm. Und da kommt keine Hornisse hinein. Bist du ein guter Imker? Naja, aber wie definiert ihr denn der? Na, ein guter Maschinenbauer, der macht keinen Scheiß mit seinen Schrauben und keine Ahnung. Und der analysiert ein Problem und der kennt, wie die Dinge wirken. Ja. Der kennt jedes Detail und der kennt Toleranzgrenzen, der weiß, was Erfinden bedeutet, der kennt Sachen, an denen er drehen kann. Ja. Der versucht das vollständig zu verstehen. Mhm. Und wenn Leben gefährdet ist, mal drei, glaube ich, oder? Mhm. So. Ja, aber ja, genau. Machst du so die Imkerei? Naja, sagen wir so, ich probieren wir es gemeinsam. Was macht einen guten Imker aus, eine gute Imkerin aus? Was macht die aus? Wow. Dass sie einmal sozusagen den Durchblick hat, wie geht's dem Volk? Aha, ich muss einmal, so fangst du an. Einmal wissen, wie geht's dem Volk? Ja? Ja. Und das muss ich können, ohne aufzumachen. Muss ich sagen können, ich weiß, dass es dem Volk gut geht. Ja, ich beobachte am Flugloch, schaue, was ist in die Tasse gefallen. Ja, bei mir sind immer die Tassen unten drinnen, über offenem Gitterboden natürlich. Und wenn es dann noch notwendig ist, nimmt man halt den Deckel hoch, lässt das Plastik aber drauf und greift oben drauf. Ja, dann habe ich zumindest schon mal, wie warm ist er, was ist vorne los, was ist unten los. Und da sollte ich schon mal wesentliche Schlussfolgerungen ziehen können. Ja. Also nicht nur die Beobachtung, sondern auch Schlussfolgerungen daraus. Ja, also halt stabil und gut. Und wenn ich einmal weiß, dass da alles passt, dann ist das ja schon einmal viel. Ja. Wenn ich merke, es gibt irgendwo ein Problem, dann muss man gegensteuern und muss man schauen, was fehlt. Ja, was fehlt? Wo kann ich das Volk unterstützen? Wie kann ich das Volk unterstützen? Und also diese Fähigkeit, das zu erkennen, das würde einen guten Imker ausmachen. Dann macht einen guten Imker auch aus, dass er auf die jeweilige Situation im Voraus agiert. Das hast du auch einmal geschrieben, genau. Er weiß, oder einer deiner Imker, mit denen du sprichst, weiß, wann die Tracht sein wird, 4 Wochen vorher. Ja, ja. Und dass man auch erkennt, gut, wie schaut die Natur aus, wie ist der wie ist der Wetterbericht? Mhm. Ja? Soll ich jetzt noch, nicht jetzt, aber soll ich jetzt noch Futtergabe geben, weil nächsten 4 Tage ist Schlechtwetterperiode angesagt. Wie tue ich? Was mache ich? Mhm. Wie unterstütze ich die Völker, damit sie sich gut entwickeln? Ne? Und ja, und dann ein Kennzeichen ist auch, dass man immer auch was Neues ausprobiert. Mhm. Wenn jemand sagt, das mache ich schon immer so. Ne? Dann sage ich, und wie lang? Ja, es ist ja 5 Jahre habe ich schon Bienen. Ja, dann denke ich mir, na gut. Und dann gibt es wieder, ich glaube, ein guter Imker ist auch immer fit und denkt in Varianten, fit im Kopf und denkt in Varianten. Mhm. Ne? Und somit sind viele oder manche 80-Jährige jung und manche 40-Jährige alt. Mhm. Weil die sagen schon, die können sich's gar nicht vorstellen. Und es ist so wunderbar auch zu sehen, mit der relativ neuen Methode der Wärmebehandlung, wo es, da gibt es Personen, da gibt es Imkerinnen, die schauen sich das an und du merkst, der denkt jetzt gerade nach, wie er das in seine Abläufe integrieren kann und sagt, ja, okay, habe schon verstanden. Habe noch eine Frage und dann sind das ganz punktuelle Fragen. Und dann gibt es welche, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, machen Gesten der Verzweiflung und da merkst du einfach, ja, okay, der ist einfach schon so eng im Denken, dass er sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass er irgendetwas anderes macht. Die Personen tun mir eigentlich wahnsinnig leid, weil da geht es ja nicht nur bei den Bienen so, da geht es ja im ganzen Leben so. Aber, also immer, ich finde, ich habe schon viele Menschen getroffen und über einige Themen Radiosendungen gemacht. Ich finde die Imkerei und die Bienen und die durch diese Prozesse, durch dieses auch die Zyklische und dann mit dem Varroa-Zyklus darüber, schon an der Grenze des, was ein Mensch lernen und verstehen kann. Also ich finde das ganz, ich bin ganz begeistert, wenn es dann Leute gibt, die darüber hinaus noch ein extrem gutes Gefühl für das alles haben. Also ich finde es extrem ambitioniert oder anspruchsvoll. Ja, ich nicht, ja, nicht, dass ich sage, es ist unmöglich, aber es ist praktisch einmal, du musst einmal die Logik des Volkes verstehen. Das hätte ich als erstes gesagt, was ein guter Imker ist. Also die Logik einmal zu verstehen. Und das, wenn man natürlich als Jugendlicher, als Kind mitkriegt und schon mitmacht, dann wächst man ja damit auf. Ja. Aber so eine Logik, das finde ich schon einmal ganz interessant. Und dann jetzt dann das Einbetten in Problemstellungen, in Zwischenfälle, also es gibt ja auch einige Zwischenfälle, die's gibt und das dann wieder lösen, dann ist wieder Kommunikation dabei, wen fragst du? Ich finde, das ist nicht irgendwie jetzt eine Eisenbahnanlage bauen und da mit im Kreis herumfahren. Ja, das stimmt schon. Ja. Ich denke aber, dass diese Eigenschaft ist, die frühere Generationen schon auch gehabt haben, oder? Um ja, zu überleben, um über den Winter zu kommen. Natürlich, oder auch im Einklang mit der Natur, das klingt jetzt so pathetisch, ne? Mit der Natur zu leben, ja. Da ist keiner auf die Idee gekommen, dass er, weil er auch keinen hatte, nicht? Aber dass er mit einem Kreiselmäher mit 30 km/h in die blühende Wiese hineinfährt. Sondern da ist man anders umgegangen, weil da hat man gewusst, da hatte auch vielleicht auch jeder selber noch Bienen und da hat man gewusst, gut, das mache ich jetzt, weil da ist das Wetter, zwingt mich vielleicht so etwas oder motiviert mich zu etwas, dann muss ich das in Einklang mit dieser anderen Sache noch machen und dann habe ich noch das im Kopf und versuche halt da einen Ausgleich zu machen. Ja. Und jetzt hat man halt nur, der eine macht das, der andere macht das, der andere macht das. Und es ist bei den Bienen halt so, dass es tatsächlich mehrdimensional ist. Ja. Oder mehrere Varianten, mehrere Perspektiven gibt es da. Ich finde es aber auch gut, dass es einfach auch Platz gibt für Könner, die das einfach wirklich fahren und sich dem auch fragen kann und für Anfänger und für Entwicklungen und so weiter. Ja. Ich bin einmal in Oberösterreich regelmäßig am Abend laufen gegangen, wie es schon finster war und habe aber irgendwann über einen Monat hinweg habe dann irgendwann angefangen, nämlich wirklich finster draußen, wann der Mond nicht ist, aber auch den Mond praktisch zur Navigation zu verwenden. Das war hochinteressant, wie man auf einmal ein Gefühl für einen Mond kriegt, der ist, wie er ausschaut, wie viel Licht er bringt, wie das die Umstände beeinflusst, wo man den Weg findet. Das hat mir Spaß gemacht. Das war eine ähnliche Geschichte. Und insofern schaut man eben das Volk an und beobachtet und fühlt und macht Schlussfolgerungen. Warum bist du ein ökologisch denkender Mensch geworden und nicht ein sage ich mal, Techniker, der auf Optimierung und wir beuten aus, was geht? Das war mir relativ schnell klar. Was ist das für ein Hintergrund? Mit Ende des Studiums wollte ich einfach Teil der Lösung, nicht Teil des Problems sein. Aha. Ja? Ja, und habe mich auch im Studium schon so orientiert, dass wir halt eben versucht haben, Lösungen für die anstehenden Probleme zu finden. Ne? Und das ist jetzt eh die Frage, ob sich das alles noch ausgeht. Ne? Wie, was ausgeht noch? Ach so, mit Klimawandel und... Na sicher, und, ja. Ja. Es gibt nur mehr ein ganz kleines Zeitfenster, ja, wo wir handeln können, um nicht mehr umkehrbare Prozesse zu vermeiden. Ja? In Shanghai fahren ganz, also die meisten, oder was ich gesehen habe, die Mopeds mit Elektroantrieb, wobei man da aufpassen muss, woher der Strom kommt, weil nur auf Elektro umstellen, nur das... Das ist auch, erfordert auch wieder ein systemisches Denken, ja, und das ist wieder genau das Gleiche. Systemisches Denken? Ja, sicher. Ja. Ich muss das System verstanden, ich muss das System Bildungsstock verstanden, ich muss das System Energie verstanden, ich muss das System Landwirtschaft verstanden haben. Es ist nicht nur das eine, ja, sondern ich muss in Synergien arbeiten und leben und auch schlussendlich denken. Ja. Und alle, die nur auf den persönlichen Vorteil aus sind und nicht synergetisch unterwegs sind, denke ich, tragen zum Problem und nicht zur Lösung bei. Und wie wird man so ein Mensch, der eben synergetisch denkt? Also da muss dann schon ein bisschen gut gehen auch. Also wenn ich um mein Überleben kämpfe ständig, naja, ist auch blöd gesagt. Weiß ich nicht. Da gibt's vom Gefangenendilemma angefangen Beispiele, die zeigen, dass es besser ist zu kooperieren, als wie nicht zu kooperieren. Mhm. Ja? Und wenn man dieses Kooperieren aus dem Gefangenendilemma, wo halt diese Menschen da eingesperrt sind und sie müssen jetzt entscheiden und so, das kennt ja jeder, wenn man das jetzt überträgt auf die Natur, auf soziale Umweltbedingungen, ist es wahrscheinlich besser zu kooperieren, als wie da egoistisch sich zu verhalten. Mhm. Weil natürlich, für den Moment oder für den ersten Augenblick ist es vielleicht ein scheinbarer Vorteil, aber in Summe weiß ich es nicht. Das immer. Und wer dann den Nachteil hat. Ja. Da wird es genug gelesen, die selbstfahrenden Autos werden dann die Schwierigkeit haben, solche Dilemmas. Man fährt auf einer Küstenstraße, kommt ein Auto entgegen, töte ich jetzt die fünfköpfige Familie als selbstfahrendes Auto und schütze meinen eigenen Fahrer, oder stürze ich mich selbst als selbstfahrendes Auto von der Klippe und rette die Familie. Und da ist die Idee, dass man einen Schalter beim Einsteigen betätigt, auf E für egoistisch Drive, E-Drive, oder A für altruistisch Drive. Wie würdest du denn den Schalter einstellen? Tja, ich würde mir zunächst einmal die Frage stellen, wie schaut mein Mobilitätsbedürfnis aus? Wo will ich hinfahren? Was brauche ich dazu? Und dann ist die Frage, ob ich 1,5 Tonnen Stahl dafür benötige, in Form eines selbstfahrenden oder eines von mir gelenkten Fahrzeugs, oder ob es vielleicht auch das Fahrrad reicht, oder ob sonstige Verkehrsmittel, die ja auch schon erfunden sind, ne? Du bist ja mit der Straßenbahn gekommen, bist voll elektrisch unterwegs in der Stadt. Ja? Das ist ja alles eine Frage. Nicht? Also wenn ich eine Last zu transportieren habe, werde ich meinen 10 Jahre alten Kombi verwenden, und wenn ich eine kleinere Last zu transportieren habe, dann nehme ich meinen Fahrradanhänger und hänge ihn beim Fahrrad an. Ja? Und wenn ich mich nur selber transportieren muss und faul bin, dann stelle ich mich in die Straßenbahn, und sonst fahre ich mit dem Fahrrad. Ja? Und das ist die Frage. Ja. Ja, du arbeitest ja schon an der Frage, nämlich. Interessant. Also nicht an der Antwort, sondern an der Frage arbeiten. Naja. Das ist großartig. Das gefällt mir wirklich, weil an die es ist ein Techniker, also der so denkt, auch wirklich gleich die Frage selbst anzuschauen. Nein, das ist eher mehr ein Mensch, denkt so. Naja, oft sind es ja die falschen Fragen, die gestellt bekommen. Eine Sache noch, die Wachsgeschichte ist auch noch super, weil wir nämlich praktisch, wenn man im Jahreslauf, im Konzept, das du beschreibst, eben mit dabei ist und eben mit der Duplex-Wabentasche, dann kann man auch gleich eben die alten Waben aussortieren und das hat mir auch extrem gut gefallen, weil das hat das war noch ein Familienproblem, das, wo ich mir gedacht habe, das muss ich jetzt bald lernen, weil ich komme da nicht, ich kriege nämlich wieder einen Kreislauf. Ja. Und super, geht's. Also. Nein, das ist ganz wichtig und mir persönlich ist es auch extrem wichtig und ich möchte mich schon ein bisschen als großzügigen Menschen bezeichnen, bin aber wahnsinnig geizig, wenn es um das Wachs geht. Mhm. Ja, nein, ich wollte damit sagen, ich möchte das auf keinen Fall abgeben, dass ich komplette Kontrolle über diesen Wachskreislauf habe. Ich stelle mich auch hin, das gebe ich jetzt zu, ein Wochenende im Winter und mache mir die Mittelwände selber. Mhm. Ja, weil mir das einfach so wichtig ist. So. Ja, es gibt aber jetzt, da bin ich auch drauf gekommen, das finde ich ganz toll, es gibt Wachsumwandler, die auch in Kleinstmengen arbeiten und Kleinstmengen bedeutet jetzt nicht 25 Kilo, sondern 5 Kilo. Ja, der macht dir aus deinem Wachs wieder eigene, aus deinem Wachs wieder Mittelwände, wenn man das jetzt nicht selber machen möchte, zu einem vernünftigen, absolut vernünftigen Preis. Ja. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Und die Zeiten sind längst vorbei, wo man sagt, so, da ist mein Wachs, her mit der äquivalenten Menge an Mittelwänden, weil das sagen sie sicher nicht, weil es ist wahnsinnig viel gepanschtes Wachs im Umlauf. Du, ich nehme meine Fragen zu meinen Gesprächspartnern mit. Ich habe praktisch Mittelwände in meiner Honigzarge und dann wird der Honig geschleudert, abgeschleudert, Juli. Dann habe ich diese leeren Mittelwände. Mittelwände sind nicht... Leerwaben. Leerwaben, genau. Ausgebaute. Die ausgebauten Mittelwände, die ausgeschleuderten. Ja. Was mache ich mit denen? Schmelze ich die jetzt ein? Um Gottes Willen. Nein, sondern aufheben, um dann im nächsten Jahr... Ja. Ich hab, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Ja? Im nächsten Jahr sagst du... Bitte anfüllen. Ja, genau. Oder du musst sagen, bitte bauen und dann anfüllen. Aber warum bauen? Es ist ja schon gebaut. Ja, wenn du sie nicht hättest. Ach so, dann wenn ist du jetzt, wenn du auf diese wahnsinnige Idee kommen würdest, dass du nur ausgeschleuderte, nicht bebrütete, weil eben nur im Honigraum gewesene Rähnchen jetzt einschmelzen würdest, dann müsstest du sagen, bitte, ich habe da Mittelwände, baut's mir's aus, kannst du schon einmal schleudern mit der Energie. Ja, ja. Alles klar. Ja? Ich habe also unbedingt aufheben. Ja. Ne? Vorher zum Ausschlecken reingegeben praktisch und dann eben aufgehoben. Aufheben. Ja, habe ich gemacht. Und schützen vor der Motte. Wachsmotte, indem es auf einen Turm stapelt mit einem Zugluft oben und unten zumacht. Alles das, was man was die Motten halt nicht wollen. Okay, Licht, hell, kalt. Ja. Kalt. Ist noch ein Stichwort. Was sagst du? Licht wollen sie nicht? Ja, die Motten wollen doch kein Licht. Ja, ja. Das ist ein lichtscheue Gesindel. Und jetzt ist bei uns ein bisschen kühler auf der Veranda. Ja. Da habe ich noch eine Frage. Wie lange hält eine Made, ein Ei, eine Brutwabe eigentlich Kälte aus? Also Kälte im Sinne von nicht im Volksein. Ist das eine Sache von 5 Minuten und dann sind die erledigt? Oder 5 Stunden oder 5 Tage? Ja, diese Frage hat mich natürlich auch beschäftigt. Und ich habe einmal eine Mittelwand genommen und habe 4 Sensoren appliziert und habe das den Bienen zum Ausbauen gegeben. Die haben mir die Sensoren eingebaut drauf und dann habe ich sie bebrüten lassen. Und dann habe ich die verdeckelte Brut entnommen und habe sie, die Bienen abgekehrt, habe natürlich meinen Computer angeschlossen und mitgemessen, war 43,5, also so, und habe sie dann im Bienenhaus in eine Leerzarge gehängt, ohne Deckel. Einfach, kannst du dir vorstellen, da hängt dieses eine Rähmchen drinnen. Ja. Und es war im Sommer, windstill, klar, im Bienenhaus geht kein Wind, 25 Grad Temperatur. Und dann hast du 1 Grad pro 10 Minuten verloren. Das ist viel. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Ja? Und deswegen muss man auch so aufpassen im Frühjahr, dass man mit der Brut dieses fein abgestimmte Temperaturgefüge nicht verstellt. Ja? Deswegen sage ich auch immer bei der Wärmebehandlung, also unter 18 Grad mache ich das Volk nicht auf, damit es vor der Behandlung nicht auskühlt. Wenn es einmal im Gerät ist, kann es eh nicht auskühlen und nachher auch nicht, weil es eh wärmer ist, als es sein sollte. Aber vorher, das heißt, du nimmst die Brut raus, das Rähmchen raus, kehrst die Bienen ab und dann gibt es sofort aus dem Warmen des Volks in das Warme des Varroa-Controllers. Weil der ist auch vorgewärmt und genauso warm und feucht wie ein Bienenstock. Das heißt, also, was da dazwischen ist, das. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ja, und ich nehme jetzt alle von dem Volk, hänge sie einmal in der Leerzage dazwischen, dann geht der Wind und so weiter. Auf keinen Fall. Ja, ja, aber was würde passieren? Wisst naja, das? Die Brut, dass dem. Was würde passieren oder ist in Bezug auf die Wärmebehandlung? Na, in Bezug auf die Brut. Stirbt die dann ab oder hat die Defizite in der Entwicklung? Sicher. Also wenn diese Frage der Dauer, nicht, wie lange die jetzt sozusagen in der Kälte ausgeht, die Brut kann verkühlen, das kann vorbei sein. Ja? Und wenn was die Wärmebehandlung betrifft, du hast lauter gleich Warme zunächst, weil die kommen ja alle gleich. Und wenn du jetzt dann die einen lässt du auskühlen, die anderen lässt du nicht auskühlen, dann hast du das Temperaturgleichgewicht verstellt und der erwärmt aber entsprechend der Messung. Mhm. Ja, und wenn der jetzt sozusagen in dem falschen Rähmchen drinnen ist, dann hast du ein Problem. Mhm. Ja, wenn alle gleich warm sind, gibt es überhaupt kein Problem. Das heißt, über die Straße fahren 50 Meter ist auch keine gute Idee, weil bei uns ist die Garage 50 Meter über die Straße entfernt mit dem Strom. Ja, dann nimmst du dir eine Box mit einer Wärmeflasche drinnen, legst ein Handtuch drüber. Also Wärme ist ein Thema. Das Kritische ist vor der Behandlung auskühlen. Aber wenn ich drei Völker aufmache und das raussuche, das dauert dann? Also dann, ich würde das, die 50 Meter, ja, ich würde einfach den Weg nicht scheuen. Ich würde da hingehen. Strom organisieren. Ja, 50 Meter Kabel ist schon erfunden. Über die Prinzer Genstraße kommen. Ach so, aha, gut. Aber das heißt, da kann ich den Goldstandard erreichen, indem ich wirklich die Kiste. Aber das heißt, ich mache nach jedem Rähmchen, also Volk rausräumen, ja, das geht auf einmal aufmachen, dann mache ich wieder zu. Ja. Nächstes Volk, dann mache ich wieder den Deckel auf und wieder zu. Das ist null Problem. Das Gerät hat eine Heizung, Der heizt sofort der Heizung, nach. Genau, aber ohne Stress. Du kannst pro Rähmchen aufmachen. Dafür sorgt das Gerät. Ja? Das ist allemal besser. Ja? Also ich mache das Rähmchen, Deckel auf, Deckel zu, nächstes, Deckel auf, Deckel zu. Das ist ein Handgriff. Aber zum Beispiel, dass es das Wissen gäbe, dass wenn man Eier, wenn die halt einfach kühl sind, dann sind sie wie im Kühlschrank und am nächsten Tag geht die Entwicklung weiter, wissen wir nichts drüber. Nein, oder? Oder sind die tot? Schon ausprobiert? Oder Brut verkühlen ist, wenn die, ich kann jetzt die genauen Temperaturen jetzt und Zeiten nicht auswendig aufsagen, aber da gibt es sicher Literatur dazu. Brut verkühlen ist kein Spaß. Nein, dann ist Wärme ist wichtig. Es ist extrem wichtig. Ja. Also nicht, wenn man doch so von der Idee her, wenn praktisch eine Eidechse kalt ist, dann geht es halt nicht schnell oder nein, sie setzt sich und wartet, bis sie wieder warm ist. Da sind wir schon in einer Metamorphose, nicht? Da tut sich da diese Puppe umwandeln in ein Insekt. Also da braucht man eine konstante Temperatur. Ne, das glaube ich schon. Okay. Ja, und diese Temperatur ist ja auch dann schlussendlich beeinflussend. Ob's. Ja, ob's so oder so wird. Ja. Wolfgang, haben wir noch irgendwas, was wir dringendst anfügen müssen? Bis auf alles, was es noch gibt. Ich denke, es war ein sehr interessantes Gespräch und hoffe, dass der eine oder andere sich das anhören wird. Mir ist es eben darum gegangen, praktisch, ich kann ja dieses Behandlungskonzept nachlesen, also darüber mussten wir jetzt nicht reden und das Ganze noch einmal besprechen. Mir war es einfach interessant, wer ist das, wie spricht er, wie denkt er, wie erzählt er uns darüber und was ist einfach sein Hintergrund? Und du hast es einfach auch wirklich, zumindest jetzt bei mir geschafft, einfach ein Bild zu vermitteln, vor welchem Hintergrund das du gemacht hast. Ja. Machen, okay, ne? Du machst in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Ja, wir machen. Ja. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Ja, ich danke dir für diese Einladung zu diesem Gespräch. Ich bin der Martin, wohne im 23. und bin seit 2013 Imker. In Wien, ja? Genau, so ist es. Das Ganze ist ja mehr aus der Not heraus entstanden. Ach, Not auf Süßes oder Not auf Arbeit? Not auf, ich wollte ein bisschen Geld dazu verdienen nebenbei und das habe ich von meinem Vater so erfahren, vorgelebt bekommen. Der hat das schon in meiner Kindheit gemacht, das Imkern. Aha. Und das war in meinem Kopf so drinnen, dass das, als ich klein war, immer gut funktioniert hat und dass man da immer ein bisschen Geld dazu verdient hat. Ja. Deswegen habe ich das auch gemacht und ja, und ich habe dann 2013 dann auch gleich gesagt, naja, wenn ich das schon mache, dann mit professionellem Hintergrund, und ich habe dann eine Warteschule besucht und habe den Facharbeiter gemacht. Die Landwirtschaftsschule in Niederösterreich, ja, wo es Bienenkurse gibt und Facharbeiterkurse angeboten werden. Ja, während dieser Ausbildung habe ich halt gleich gemerkt, dass das für mich mehr ist als nur ein, ich mache nebenbei ein bisschen mit Bienen. Ja. Und ja, habe das dann eigentlich jetzt über die letzten 2 Jahre so weit forciert, dass ich das als meinen Hauptberuf sehe und auch jetzt mit 2017 starten werde. Ja. Völker habe ich momentan 44. Die habe ich verteilt in Niederösterreich und in Wien stehen. Aha. Auf momentan 4 verschiedenen Standorten. Und ja, der momentane Stand ist ja, ein bisschen schwierig für mich noch, eben auch mit den vielen Standorten, das Hin- und Herfahren und sich um die Bienen kümmern, das ist sehr intensiv, da ist sehr viel zu tun. Das, was jetzt natürlich bei jedem Imker das Hauptaugenmerk ist, ist natürlich Varroa. Ja. Ich sag mal, der Varroa-Druck ist immer zu hoch, man kann mal sagen, was man will. Ja. Genauso auch bei meinen Ständen, also der Varroa-Abfall jetzt durch die etwas kältere Jahreszeit ist schon mehr geworden. Wir haben jetzt den 18. Oktober, das muss man dann zusagen, 2016. Ja. Es war jetzt eine kühle Zeit, regnerische Zeit. Und das habe ich auch schon einmal vor 2 Jahren gemerkt, dass dann so plötzlich im Herbst eben dann wirklich der Varroa-Abfall sehr stark zunimmt. Da fällt alles ab. Die reduzierte Bruttätigkeit, da finden die Milben nicht mehr so viele Zellen, wo sie sich vermehren können. Da stirbt dann einfach auch bei den Varroen sehr viel. Wie wirst du diesem Problem begegnen? Also jetzt praktisch, was macht man da mit 44 Völkern? Da habe ich jetzt mehrere Strategien. Ich habe über den Sommer beim Herrn Fuchs gearbeitet. Beim Bienenköniginnenzüchter Fuchs? Genau, so ist es. Mhm. Und er hat mir berichtet über einen Käfig, der heißt Varcontrol irgendwas. Wie so vieles, einfach irgendwas mit Varroa und Kontrolle und was weiß ich, Cage, ja. Bla bla bla. kommt aus Italien, die ja auch einen sehr milden Winter haben und teilweise dann einfach die Königinnen durchbrüten. Mhm. Und da geht es einfach darum, dass man die Königin daran hindert, weiter zu brüten. Man sperrt sie praktisch in einen Käfig in die Mitte des eigentlichen Brutnests, und der muss so dimensioniert sein, dass die Bienen nicht auf die Idee kommen könnten, es ist was faul von der Königin. Wie groß ist der? 5 x 10 cm, das wird sie eingesperrt. Und sobald das Volk brutfrei ist, kann man dann mit Bienenwohl behandeln. Mhm. Das ist meine Strategie momentan, weil ich glaube, dass das sehr gut funktionieren könnte. Habe aber keine Erfahrung damit, also das ist für mich rein jetzt einmal ein Testlauf, den ich bei einigen Völkern machen werde, nicht bei allen. Man muss das Ganze natürlich auch irgendwie überprüfen können, mhm, und schauen können, ob das auch so funktioniert. Wann beginnst du da konkret damit? Da gibt es mehrere Strategien, wann man das Ganze einsetzt. Man kann das auch im Sommer schon machen und im Sommer schon früher damit beginnen. Und ansonsten Mitte Oktober, dass man den Königin sucht, einsperrt und dann mit Bienenwohl behandelt, nachdem die Brut ausgelaufen ist. Ja, genau. Nach den üblichen 21 Tagen, mhm, sobald die letzte wenn sie noch in Eilage war, das muss man halt überprüfen. Beziehungsweise, wenn man sicher gehen will, dann halt einfach die 21 Tage und dann behandeln. Mhm. Ja, ansonsten, ich habe jetzt ein Volk verloren durch Räuberei, das habe ich einfach übersehen. Mhm. Ansonsten alles tipptopp in Schuss. Sonst einfach die Völker überprüfen, nachschauen, ob das mit dem Futter passt. Mhm. Weiterhin beobachten, ob sie nicht doch bei warmen Tagen sich gegenseitig vielleicht ausrauben. Mhm. Einfach schön einengen, einengen, warm halten, schauen, dass alles passt. Sag, und wie ist dieser Schritt in diese größere Völkerzahl? Das wird ja dann, habe ich zumindest bei mir bemerkt, ich bin jetzt bei 9 Völkern, dann doch irgendwann einmal erkennbar, dass das wirkliche Arbeit ist und nicht nur einfach so ein bisschen dabei stehen und halt. Naja, der Umstand, dass ich beim Fuchs war, beim Hans habe ich einfach gesehen, was es heißt, sich mit einer großen Völkeranzahl zu beschäftigen. Was heißt das? Das heißt harte körperliche Arbeit täglich. Täglich, ja. Sehr, sehr lange. Mhm. Also du bist ja im Sommer wirklich von früh bis spät eigentlich auf den Beinen. Die Bienenarbeit, sagt man ja, ist am Vormittag in der Früh. Ja. Und dann wieder gegen Abend hin. Also. Und über die Mittagszeit kommst du nicht dazu, dass du dich dann hinlegst und dann mal ein Schläfchen machst. Da gibt es dann einfach auch andere Arbeiten zu tun. Das, was bei einfach so einer großen Völkeranzahl extrem wird, ist dann einfach das Gewicht, das du manipulierst mit Kisten raufheben, runterheben. Jetzt nicht nur bei den Bienen, sondern auch vorbereiten. Neue Kisten mit Mittelwände, Honigzagen runter. Also du hebst täglich ein paar Tonnen. Und gewöhnt man sich daran? Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Ich habe auch gemerkt, dass einem Fitnessstudio sehr gelegen kommt. Also man kann dann darauf verzichten. Das Fitnessstudio hat man dann eigentlich bei den Bienen. Ja, nein, es ist eine schöne Arbeit. Also ich habe das echt gemerkt, dass das auch Spaß macht. Man muss einfach nur wissen, dass man dann in der Sonne wirklich sehr viel schwitzt und es eine große Belastung ist für den Körper. Also man muss dann schon auf sich auch schauen und aufpassen, dass man dann nicht daran irgendwie scheitert. Was bei mir dann noch dazu gekommen ist, ich habe dann die Gelegenheit gehabt, einen kompletten Bienenstand zu kaufen mit über 20 Völkern. Mhm. Das war gerade zu einer sehr anstrengenden Zeit, auch beim Fuchs, weil das war im Juli, wo halt einfach extrem viel zu tun war und ich kaufe 20 Völker, über 20 Völker und haben wir da praktisch dann noch nebenbei Arbeit. Also ich habe 40 Stunden nach Hans gearbeitet und dann halt zusätzlich noch so eine große Völkeranzahl privat zu betreuen ist. Das war dann schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Die 40 Stunden haben sich dann auf 70 erhöht. Ja, und 70 Arbeit nämlich, also nicht jetzt nachdenken. Ja. Das war gleichzeitig überlegen, okay, was machst du jetzt damit? Und es ist dann Breitwabe dazugekommen. Mhm. Einmal 9-rahmig, einmal 10-rahmig. Dann überlegen, okay, wie tust du jetzt am besten? Das war dann schon, also ich habe dann erst gemerkt, nachdem ich die ganzen Völker gehabt habe, dass das jetzt nicht kein Fehler war, sondern was ich mir da eigentlich angetan habe. Also ich habe davor nicht drüber nachgedacht, dass da schon dann eine ganz schöne Arbeit auf mich zukommt. Aber ich habe es gemeistert. Ich habe auch noch fleißig erweitert, also es ist nicht bei meinen Völkern plus den, was ich dazu gekauft habe, geblieben, sondern ich habe mit dem Wissen, dass ich ja mich selbstständig machen möchte, damit natürlich fleißig an Bienen zugelegt, weil ohne die Bienen funktioniert gar nichts. Mhm. Und dieser Schritt, ich will davon leben können, der bedarf einfach von der Kalkulation her eine gewisse Menge an Bienenvölkern. Sonst zahlt sich das nicht aus, sonst rentiert sich das gar nicht. Und muss man da auch einkalkulieren bei den Planungen, dass man vielleicht auch einmal krank ist, 2 Wochen in der blödsten Zeit? Das verschweige ich. Mit Optimismus. Ja, ich weiß nicht, wie man das einplanen sollte. Das kann man nicht einplanen, wenn du krank bist. Ich habe schon mal gesagt, ja, zu meiner Freundin, wir machen das ja gemeinsam. Also jetzt seid ihr zu zweit, ja? Genau, wir machen das gemeinsam. Aber alleine kannst du, würde ich sagen, einen Nebenerwerbsimkerei machen. Also wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass du das ganz alleine machst, ohne Hilfe. Hilfe wirst du immer brauchen. Du brauchst jemanden, mit dem du dann vielleicht im Sommer doch einmal die Honigernte machst oder gemeinsam schleuderst. Du kannst nicht an 4 Sachen gleichzeitig arbeiten. Zu zweit ist es durchführbar. Man arbeitet aber trotzdem dann extrem viel. Aber ich habe dann eben gemeint, so, ja, was ist, wenn ich mir jetzt am Haxen breche? Ja, was ist denn? Dann kannst du das ganze Projekt eigentlich so nehmen und auf nächstes Jahr verschieben, weil da bist du nicht einsetzbar und ja. Na gut, aber zu zweit ist man ja nicht alleine. Ein zweiter Kopf allein, der mitträgt, genau, und so mitdenkt, ist was Gutes. Der zweite Kopf ist irrsinnig wertvoll, weil jeder eine andere Betrachtungsweise hat, eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und sein Wissen oder seinen Zugang zu etwas einfach, das macht viel aus. Also sie hat mit Bienen nicht die Erfahrung, die ich habe, aber sie hat einfach eine sehr, sehr gute Denkweise und sieht es einfach aus einem anderen Blickwinkel. Ja, sie fragt einfach Fragen, wie sie sich das denkt. Zum Beispiel, wieso muss man die Bienen ausbeuten? Ja, es ist eine Ausbeutung, wenn man das so betrachtet. Ja. Geht das nicht auch irgendwie anders? Ja, und dann argumentiere ich natürlich von der imkerlichen Seite her und sage, naja, ich sehe das nicht als Ausbeutung, ich sehe es als ein mit den Bienen. Aber man überlegt dann doch nochmal und kommt dann eigentlich drauf, so wie ich das jetzt im Sommer kennengelernt habe, dass man da schon die Bienen sehr fordert. Mhm. Und dass man schon eine Menge Honig erntet und den Bienen auch sehr viel zusetzt. Ja, es gibt natürlich verschiedene Betriebsweisen. Die Frage ist nur, was heißt Honig im Volk zurücklassen? Wie viel ist das? Ja? Du kommst nie damit aus, dass du sagst, ich lasse ihnen Honig. Du musst entweder Honig zufüttern oder für das Zuckerwasser zu. Also die Demeter-Imker haben eine andere Antwort auf die Frage, wie beute ich Bienen aus? Das ist ein schwieriges Thema. Ja. Na gut, das kann man auch diskutieren, dieses schwierige Thema. Da muss jeder für sich selber wissen, was will er eigentlich machen? Was willst du mit den Bienen? Du brauchst die Bienen, du musst mit den Bienen arbeiten, aber wie willst du mit ihnen Geld verdienen? Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ja. Nicht nur der Honig allein, aber das ist das Erste, woran die Menschen denken. Ja. Ja. Das zweite ist Propolis, dann der Honigwein und dann die Pollen und dann... Ja, man kann genauso auch gut sagen, man macht jetzt eine Wachsproduktion. Genau. Es ist, wenn man sich überlegt, was das Wachs jetzt kostet... Kann man eigentlich Völker betreiben für Wachs? Würde ich genauso auch sagen können, ja, dann das Einzige, was ich von den Bienen habe, ist Wachs. Hm. Ich meine, das habe ich jetzt nicht weiter durchgedacht, das ist jetzt nur mal so ein Gedanke, der mir kommt, dass man auch in diese Richtung denken könnte. Mhm. 27, 28 Euro für Bio-Wachs, rückstandsfreies im Vergleich zu einem Kilo Honig, würde ich eher das Wachs verkaufen eigentlich. Das heißt, ihr seid auch in der Bio-Betriebsweise? Noch nicht, die Umstellung erfolgt noch. Also das ist Teil des Plans, ja, natürlich. Und weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man das biologisch macht oder mit Bio-Zertifikation macht, oder hat es einen anderen Grund? Für mich ist es auf der einen Seite irgendwo eine Selbstverständlichkeit, weil die Vorgaben jetzt von der imkerlichen Seite her sind eigentlich nicht sehr viel. Mhm. Das Einzige, was für mich immer ein bisschen ein Problem war, war das Füttern von Biozucker und da habe ich einfach immer nur erfahren, dass der Zuckerpreis in Österreich für Biozucker unbezahlbar ist. Mhm. Und wenn man das in einer gewissen Dimension betreibt, muss man sich da einfach die Frage stellen, ob das möglich ist oder nicht. Ja. Und ich habe es nicht verstanden, wieso ich Zucker importiere aus Südamerika und mich dann gleichzeitig als biologisch sehe. Ich finde, das gehört für mich irgendwie zusammen, dass man, wenn man biologisch imkert, auch möglichst auf die Ressourcen zurückgreift, die man in seiner näheren Umgebung hat. Hast du es gelöst, die Frage? Die Frage habe ich soweit lösen können, indem ich durch Zufall auf einen Zuckerrübenbauern gekommen bin, der mir diese Möglichkeit eröffnet, einen halbwegs guten Preis für Zucker, Biozucker aus Österreich zu bekommen. Das geht halt oft nur über solche Kontakte. Ja. Sag, und Martin, ist die Freude geblieben? Ich meine, die Arbeit ist ja durchaus eine andere geworden, also von der Hobby-Imkerei hin zu diesem Schritt gewerblich oder eine intensivere oder eine andersfarbige. Die Freude, ist es die gleiche oder hat sich auch die Freude verändert? Die Freude ist dieser Wahnsinn. Also das ist, wenn man selber, mir war immer wichtig, einfach diese Eigenverantwortlichkeit zu sehen, was man aus seiner eigenen Verantwortung machen kann. Und die ist selbstverständlich noch da. Es ist nur die Arbeit und der Weg dorthin ist doch ein sehr anstrengender, mühsamer, aber man lernt hier nicht viel dadurch. Man lernt viele neue Leute kennen und erweitert einfach seinen Horizont. Und das ist nicht nur jetzt bei den Bienen, sondern auch rundherum und das, was man alles vorher abklären muss, das macht einfach sehr viel Spaß. Mhm. Es ist auch immer wieder ein bisschen halt die Frage, da ist jetzt wieder eine Sache, die ein bisschen komplizierter wird. Man muss da einfach diesen Schritt durchziehen. Es kommen einfach wahrscheinlich neue Facetten dazu. Ich mache diesen Schritt, durch diesen Schritt lerne ich ja auch extrem viel. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich diesen Schritt auch zu viel. Vielleicht werden jetzt viele sagen, hey, das ist zu verfrüht, mach das noch 5 Jahre und lerne noch was und du bist noch nicht so weit. Mir gefällt die Tatsache, dass ich durch diesen Schritt eigentlich mir alles beibringen und lerne und genug Fehler machen werde und noch nicht alles weiß, aber das ist es mir wert, weil vieles bei mir passiert einfach und es ist auch Rückhalt von der Familie da, das ist auch sehr wichtig. die da auch sagen, dass das gut ist und dass ich das machen soll, dass wir das machen sollen. Aber oft denke ich mir, ja, puh, wo soll das Geld herkommen? Ich meine, wenn man jetzt überlegt, wann man Honig erntet, wenn man jetzt noch nicht alle Großkunden hat oder die Kunden, den Kundenstamm, den man haben sollte, um seinen Honig zu verkaufen, dann ja, wo kommt das Geld her? Es ist in erster Linie natürlich, die Leute denken daran, hey, das ist nur der Honig, den man verkauft. Gut, es gibt noch andere Sachen auch, aber die musst du auch loswerden. Also es ist diese Fähigkeit des Verkaufens, die ist extrem wichtig. Und das liegt ja auch nicht jedem. Ja, das habe ich aber auch gelernt, dass man einfach so viel produzieren soll, wie man fähig ist zu verkaufen. Genau. Das ist jetzt natürlich, wenn man sich selbstständig macht und ich sage jetzt mal, du brauchst, um zu zweit halbwegs leben zu können, mindestens 150 Bienenvölker. Das ist natürlich dann deine Betriebsweise und deine Fähigkeit, möglichst den Ertrag steigern zu können, das, was relevant ist. Ja, und dann wird man sehen, ob sich das auszahlt. Und natürlich kann es dann ein Jahr geben, wo es einfach fast keinen Honig gibt. Deswegen muss man sich dann überlegen, was hat man sonst noch, was man verkaufen kann. Und was mir jetzt halt aufgefallen ist, viele Leute beschäftigen sich mit dem Verleihen von Bienenvölkern oder auch eigenständige Kurse, die sie anbieten für Leute, die sich dafür interessieren. Also das ist ja gerade das mediale Echo, was Bienen betrifft, ist ja extrem. In den letzten Jahren hat er zugenommen. Hm. Und die Leute haben auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, sich mit Bienen zu beschäftigen. Mhm. Und ich denke, dass man da auch einen Geschäftszweig entwickeln kann, wie man zu Geld kommen kann. Was mir halt auffällt, ist, dass, so wie ich auch, einfach sehr blauäugig in die ganze Sache reingehen und sagen, sie wollen Bienen haben. Ich habe jetzt auch von Bekannten, die haben auch gemeint, sie haben ein Grundstück und da wäre es doch schön, auch Bienen zu haben und sie wollen damit anfangen. Das Wissen, das ich jetzt habe, das sagt mir einfach, dass sehr viele Menschen glauben, es reicht allein, sich einfach einen Stock zu kaufen, hinzustellen und das war's. Aber die Arbeit, die da davor und danach ist und mittlerweile mit den ganzen Meldungen, FIS etc. und das Wissen, was man braucht, um den ganzen Krankheiten Einhalt zu gebieten, das ist schon eine Menge Arbeit, die man da daneben hat. Also allein jetzt bei den Bienen zu stehen, aufzumachen, reinzuschauen, Freude daran zu haben, dass man sich mit den Bienen beschäftigen kann, das ist es nicht mehr. Aber es ist natürlich ein unglaublich vielfältiges Gebiet, wenn man sowas selbst auch noch betreiben kann, also wo es eben noch nicht Abteilungen gibt, die das für einen erledigen. Man ist ja doch dann im Zentrum bei all diesen Geschichten und das ist schon schön. Diese Verantwortung, die muss man bereit sein zu übernehmen. Ich merke es auch ein bisschen vom Victor Hernandez in Kassel, Stadtimker in Kassel. Ja. Mit dem habe ich immer wieder Kontakt, eben auch über die Bienengespräche. Und dann kriege ich halt mit, was er auf Instagram für Fotos postet und auf Facebook. Da ist schon sehr viel los und er wirkt mit seiner Frau auch sehr angenehm und gut in dieser Mitte, weil er das einfach so gerne betreibt. Ich war dann aber auch sehr froh, als ich dann einmal irgendwann Urlaubsfotos gesehen habe, wo die beiden dann irgendwo am Meer sitzen und eine Flasche Wein trinken. Das ist schon auch wichtig. Wie betreibt er das? Er ist professionell mit Stadtlokal, wo es verkauft wird, mit verschiedenen Standorten, mit einer Marke, mit einem schönen Hintergrund, den er schön darstellt, mit viel Vermittlung und Kursen. Und nichts dabei wirkt für mich obszön im Sinne von, dass er irgendeine Seite überspannt. Und ich habe jetzt schon ein bisschen so eine Geschichte, wenn ich halt Kurse angeboten sehe zur Imkerei, die einfach 600 Euro kosten. Das ist für mich eine Nummer zu groß. Ja, auf der einen Seite verstehe ich diese Summe, weil eben so viel Information ist, dass man jemanden mitgibt. Und auch 10 Termine oder 15 Termine und es ist auch Einsatz von Mitteln und so weiter. Ja, ja. Jetzt frage ich mich halt, wo ist da dieser Konnex zwischen Imkerschule und so privaten Kursen? Wie kommt das zustande? Wo bleibt jetzt der Informationsgehalt aus? Wo ist dieser Mehrwert an Informationen bei einem Imkerkurs um 600 Euro? Wo man sich dann selber Gedanken machen muss, wenn man das jetzt jemandem auch beibringt, was kann man selber dafür verlangen? Was ist ein fairer Preis dafür? Ist Konkurrenz eigentlich dann ein Thema noch? Nein, überhaupt nicht. Also was mich betrifft, ich habe jetzt über den Kurs in Bad auch einen Kollegen kennengelernt, mit dem wir jetzt auch sehr viel zusammenarbeiten wollen. Wir merken beide, dass es leichter geht, wenn man gemeinsam arbeitet und dass man sich unterstützen muss. Ich denke, dass genug Platz und Möglichkeiten da sind für alle Imker, dass man sich nicht irgendwie was streitig machen muss. Ja. Ich kann es verstehen, wenn man jetzt einen Standort hat und daneben fängt auf einmal auch einer an und der stellt, du hast das nicht, deine 10 Bienenvölker, bist glücklich und auf einmal kommt einer mit 30 und steht daneben. Dann schaust du auch einmal und denkst, das kann es jetzt aber nicht sein. Ja, ich meine, Du, Frage. Ja. Was kann man verlangen? Wir haben für unseren Honig heuer, und ich finde, es war ein angenehmes, schönes Honigjahr, und wir haben mit 17 Euro pro Kilo Stadthonig, so mit botanischer Garten angeschlossen, es schmeckt wirklich gut, einen relativ hohen Preis, der mir eher hoch vorkommt, aber ich kann den Leuten irgendwie noch in die Augen gut schauen, wenn sie auch selbst mit Familien kommen, und ja, weil ich finde, das ist der Honig wert. Wenn es noch befreundet sind, die Menschen, dann gebe ich nur 2 Euro weg, weil 15 Euro dann auch noch immer okay ist. Auf der anderen Seite sehr viel weniger, dann müsste ich schon so viel draufzahlen, um das zu unterstützen, dass andere Leute gerne Honig essen. Da fehlt mir dann irgendwie der Humor. Der Honigpreis ist ja, das habe ich auch recht schnell kennengelernt, dass das ein Riesenthema ist. Ja. Ich unterscheide einfach zwischen Stadt und Land, und in der Stadt kannst du einfach das verlangen. Und das, was am Land nicht verlangt werden kann, ist einfach, wenn man sich da, also ich kenne das Landleben nicht, ich bin nicht am Land aufgewachsen. Ich schon, ja. Das Landleben hat immer die Komponente dabei, der Honig wird günstig verkauft, dafür kriegt aber auch dann der Imker ein Dach repariert günstig und solche Geschichten. Er hat dann andere Vorteile dadurch. Genau. Das ist jetzt aber, denke ich, ja, wenn man ein Hobby-Imker ist, kann man das noch irgendwie vertreten, diesen Preis, und kann sagen, okay, ja, es ist halt wirklich nur ein Hobby. Ja. Aber ich weiß nicht, dieses Argument, ich zerstöre dieses Argument jetzt einfach, und da hat mich meine Freundin drauf gebracht und hat gesagt, ja, dann kostet es dem anderen einfach mehr. Dann irgendwer zahlt dafür, ja. Und wer ist es? Es sind die Bienen, die dafür zahlen, ja. Sehr interessant, ja. Man verschiebt einfach bloß die Kosten woanders hin. Und auch die Steuer wird nicht bezahlt, sage ich jetzt einmal praktisch, wenn der Dachdecker dann dem Imker das so ohne Rechnung macht. Das könnte man ja auch noch einbringen, also dass die Allgemeinheit verliert. Was hat man davon, wenn man seinen Honig sehr günstig verkauft? Man selber hat vielleicht, ja, man macht Menschen was, man gibt ihnen Honig zu einem guten Preis und man ist glücklich darum, dass die Leute den Honig bei ihm kaufen und das passt für einen. Aber ich denke, was haben die Bienen davon? Gar nichts. Und was kostet der Honig bei dir, wenn ich fragen darf? Du musst jetzt nicht antworten, aber zumindest fragen würde ich gerne. Also ich habe noch einen recht günstigen Preis, sage ich mal. Es sind 4 Euro für ein Viertelkilo. Und da habe ich mittlerweile auch schon andere Preise gesehen. 4x4 ist 16, das heißt, du bist auf 16 Euro. Genau, ich bin auf 16 Euro pro Kilo für ein Viertelkilo. Mhm. Ich habe 7 Euro für ein halbes Kilo. Das wären dann 14 Euro. Und ich habe ein Viertelkilo auch noch. Ja. Da bin ich bei 9 Euro, das wären 12 Euro am Kilo. Ah, verstehe. Und so machst du das auch, ja, genau. Aha. Mir hat das von den Zahlen damals einfach sehr gut gefallen. Und ich habe da geschaut, dass mein Honigpreis schon auch ein bisschen höher angesetzt ist. Ja. Eben aus dem genannten Grund. Es ist immer für die Bienen. Also ich sage es den Leuten auch dazu, wenn sie irgendwie schauen, hey, das, was ich an Zeit da reinstecke und investiere, das ist extrem viel. Aber die Bienen sind die, die extrem viel dafür arbeiten, dass man ein Glas Honig hat. Und das, was dann halt noch dazu kommt, ist die ganze Verarbeitung und so weiter. Das ist ein Haufen Zeit und Mühen und Anstrengungen, dass da ein Glas dabei rauskommt. Das finde ich immer extrem, dass dann die Leute die Augen rollen oder meinen, sie dann kaufen es beim anderen Imker. Und ich denke, wenn man jetzt im Supermarkt geht und dort einen Honig kauft, der nicht aus Österreich ist, wir reden jetzt gar nicht von Bio, sondern einfach nur darum, dass es Honig ist, der hier lokal produziert worden ist und der aus deiner Region kommt, ist es das wert. Im Supermarkt kriegst du kaum noch österreichischen Honig. Das meiste ist EG und Nicht-EG-Länder. Ich habe auch dieses Modell. Ein Viertelkilogramm kostet 5 Euro, dann ein halbes Kilo nicht 10, sondern 9 und ein ganzes Kilo dann 17 statt 18. Auch argumentiert durch die Anzahl an Gläsern, die man braucht. Und ich habe mir gedacht, ist eben verkaufen lernen. Ich rede mit einem, der verkaufen kann. Der hat in der Mariahilferstraße so ein kleines Drachengeschäft betrieben, ist jetzt in der Pension, und habe ihn gefragt, ob das gut ist, wenn man das so verkauft. Und er hat es von einer anderen Seite aufgedröselt. Er hat gesagt, na Moment, du verkaufst Honig. Der Honig möchte gekauft werden und ist in jeder Menge gleich viel wert. Er würde also nicht diese Reduktion des Preises mit größerer Menge nehmen, auch wenn ich mir selbst als Imker durch die geringere Glaszahl etwas erspare. Die Leute wollen Honig, sie kaufen den für die Menge und dafür sollen sie auch bezahlen. Ja, ist eigentlich auch ein sehr guter Punkt, ja. Wichtig ist auch, finde ich, wenn so Aspekte, wenn jetzt ein Kind mitgeht beim Honig kaufen, dass man so ein kleines Frühstücksglas, wo 60 Gramm oder 50 Gramm drin sind, dabei hat und das dem Kind schenken kann. Das finde ich gut und nett. Also dort ein bisschen praktisch Geld zur Seite legen, weil es einfach ein sympathischer Zug ist, finde ich. Die meisten Kinder, also wir waren letztens auf einem Markt im Erlebnispark Gänserndorf, die haben wir fest gehabt. Und da ging es jetzt halt weniger um, also bei dem Fest weniger ums Verkaufen, aber wir sind halt dort gestanden und es war zu schön, die Leute waren nicht in Kauflaune, aber die Kinder haben uns echt überrascht, dass die fahren ab auf sowas. Und dann hört man aber immer von den Eltern, und du hast ja noch Honig zu Hause und den isst auch nicht. Und dann haben sie aber gesagt, aber der schmeckt so gut und jetzt isst erst einmal den Honig von zu Hause auf. Ja, jetzt die Frage, was haben die zu Hause stehen gehabt? Ja? Warum schmeckt denen der Honig, den ich jetzt stehen gehabt, warum schmeckt denen der so gut? Und ich denke, das ist halt genau das ist eben auch diese lokale Sache. Das macht extrem viel aus. Und den Imkern, dem man gegenübersteht, das ist ja auch wichtig. Ja. Also wenn es jetzt weiter steht beim Stand und mit den Leuten redet, ist es ja ein Gesamtkarma, das anders ist als. Das macht extrem viel aus, dass man da die Leute sieht, die das machen. Ja, ja. Ansonsten, wir wohnen im 23. in Mauer. Ja. Gegenüber vom Mauer Friedhof. Ja. Ansonsten, also unser Bienenimperium nennt sich Villa Erbse. Okay. Ich finde nur immer, man braucht einen stimmigen Namen. Und Villa Erbse.at sammelt einen Reichtum, ohne seine Quelle zu zerstören, dann wird er beständig zunehmen. Ja, genau. Ja, mittlerweile haben wir Siddhartha Gautama draufstehen. Okay. Aber so finden wir dich. Ich werde es auch verlinken, villaerbse.at, und dann können wir uns ein Bild machen. Ja. Oder den Leuten das zeigen können. Ja. Martin, danke. Ich danke, Lothar. Das war eine feine Sache. Ja, und für diesen Einblick, wo du und deine Freundin eben in dieser Übergangszeit von der Hobby-Imkerei zur Erwerbsimkerei steht. Und wir können ja dann in 1, 2, 3 Jahren wieder mal gemeinsam reden, wie es euch geht und wie es euch gegangen ist. Das war's. Einen Hinweis hätte ich noch für euch, und zwar ein Podcast, ein Bienen- und Imkerei-Podcast aus Neuseeland ist schon seit einiger Zeit auf meinem Radar. Kiwi Manor heißt das Ganze, wird von Gary und Margaret betrieben und gesprochen, und ich habe die letzte Folge sehr aufmerksam gehört, Nummer 96. Da ging es eben über die Varroa-Behandlung und die Sicht auf die Varroa für Hobby-Imker, aber auch Berufsimker. Und die beiden haben das auch mit Radiobeiträgen vermischt, dass das eigentlich eine sehr interessante Stunde war, die ich da erlebt habe. Nummer 96, Kiwi Manor, auch zum Thema Manuka-Honig, da war einiges dabei, was man so bei uns nicht hören würde. Ja, war schön. kiwimanner.co.nz. Ich werde das Ganze auch in den Shownotes verlinken. Und das war's, die Bienengespräche, die Oktober 2016 Ausgabe. Wir haben schon späten Oktober, und ihr wisst ja, die Folgen kommen jetzt nicht regelmäßig, sondern immer, wenn sich etwas zeigt, wenn immer eine Informationstracht irgendwo aufblüht, dann gibt's die nächste Folge von den Bienengesprächen. Feedback bitte und Rückmeldungen gerne an lothar@sprechkontakt.at. Die Adresse findet ihr auch auf www.bienenpodcast.at. Ich grüße euch herzlich aus Wien und wünsche euch und euren Bienen alles Gute. Tschüss! Thank you.